Hallo, heute machen wir zusammen mit euch ein kleines Kaffeekränzchen und es geht um Folgendes. Um Musicals in Berlin unter anderem. Ja, und am Schluss verrate ich euch ohne Gewähr die kommende Lottozahlen. Willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Meisten Berlin Podcast. Irgendwas ist doch immer. Mein Name ist Stefan und hier ist der Mann, der seinen Kürbis für Halloween so kunstvoll geschnitzt hat, dass er jetzt als offizielle Marienfelde-Skulptur gilt. Hier ist René. Hallöchen. Ja, hallo und herzlich willkommen. Danke Stefan für die nette Begrüßung. Hallo und herzlich willkommen da draußen an den digitalen Empfangsgeräten zur 176. Folge heute an diesem wunderschönen 23.10. 2025 und im Gegensatz zu mir immer im Halloween-Kostüm, heute wieder mit dabei, Marc. Toll. Was sagt man da? Danke. Danke, René. Danke. Ja. Vielen, vielen Dank. Happy Halloween. Manchmal möchte man den René einfach nur drücken. Ganz fest an die Wand. Ich hoffe nicht, dass in den heute von dir gestifteten Muffins, auch vielen Dank dafür, in meinem Senf drin ist. Senf, ein Schokomuffin. Oder irgendwas anderes, K.O.-Pulver oder so. Muffin. Ein Muffin. K.O.-Pulver, sondern Kakaopulver. Das ist sowas ähnliches. Kakao, ja. Ähnliche Wirkung, aber dafür unglaublich lecker. Ihr da draußen, ich begrüße euch zu einer weiteren Folge von Bitte Unterhaltung, Suche Zuhörer. Wir haben heute wieder jede Menge Sendung. Ja, hier geht's auch schon los. Ihr habt schon gemerkt, nein, habt ihr nicht. Naja, außer die Tatsache, dass es schon wieder Kuchen gibt. Ja. Erst haben wir uns folgenlang darüber ausgelassen, dass Stefan ja jeden Tag eine Kuchenmahlzeit pflegt. Du. Dann wurde ein Running Gag daraus, dass wir Stefan eigentlich fast unaufhörlich danach gefragt haben, was für einen Kuchen er denn wohl gegessen hätte. Auch du. Achso, ja, stimmt. In der letzten Folge habe ich mich darüber ausgelassen, dass es ja wohl eine Selbstverständlichkeit ist, dass man bei Stefan im Büro, wo wir uns auch wieder befinden, fürstlich bewirtet wird, wenn man sich schon die Mühe macht, hier durch eine Dreiviertel der Stadt irgendwie zu reisen, um herzukommen. Aber heute habe ich mich pflichtbeflissendst dazu herabgelassen, selber einfach mal etwas dazu beizusteuern. Also die Schokomuffins, die habe ich einfach mal mitgebracht. Und zwar Renés Wunsch entsprechend direkt von Lidl, weil die findet er geil. Obwohl also, Aldi hat auch lecker Muffins mit Glasur, die sind auch sehr gut. Findest du? Ja. Ja, aber die von Vergleich finde ich stinken die ein bisschen ab, aber okay. Heute sorgen wir wieder für ein bisschen Atmo, weil wir haben in Stefans Büro mal die Balkontür offen gelassen. Ein bisschen Berlin von draußen reinlassen. Das geht auch vorüber. Kriegen wir schnell hin. Ja. Jetzt kommt aber das große Aber. Aber? Also ich habe mich ja total auf den Apfelkuchen gefreut, den du geteasert hast letzte Mal. Ja, aber es war nie die Rede davon, dass ich also innerhalb von 5 Minuten, ja, ich werde ihn auch mal mitbringen. Okay. Zwischenzeitlich habe ich den Teig nochmal ausprobiert. Das war Wochenende und Tina meinte so, wir haben irgendwie gar nichts mehr zu naschen zu Hause. Oder ich habe das angebracht und sie meinte dann, weißt du was, für so einen Kuchen wie neulich haben wir eigentlich alles zu Hause. Vielleicht nicht mehr so viel, aber so die Hälfte des Teigs kriegen wir noch hin. Gesagt, getan, haben wir uns einen kleinen Heidelbeerkuchen gebastelt mit eben jenem leckeren, weichen Heidelbeer ist auch gut. Teig. Ja. Und wie immer, Tina hat irgendwie ein Viertel abgekriegt vom Kuchen, wie sich's gehört. Und die Zutaten dazu habt ihr hoffentlich in Rewe oder in Netto gekauft. Warum? Weil wir den Muffin ja aus Lidl haben und die schönen Schoko-Muffins mit Glasur aus Aldi sind. Wenn es dir ein inneres Bedürfnis ist, dann soll es genau so gewesen sein. Möglicherweise waren wir sogar im KDW oder im Kaufland oder bei Real und so. Der feine Herr war im KDW. Ja, jetzt haben wir, glaube ich, alle durch, oder? Ah ja, apropos. Ja, wir sind natürlich noch nicht also ganz durch, gut. Weil wir müssen den Leuten da draußen ja zeigen, wie gut es schmeckt. Naja, bitte Marc, dein Auftritt. Ganz hervorragend. Ich finde, du musst einen Schluck dazu trinken. Ja, Marc ist unser Soundmaschine. Ja, unser Mischpult hier. Während Marc kaut, ich bin beim Herkommen über einen Hackischen Markt gelaufen. Oben drüber. Mann, durch einen Hackischen Markt durch. Von mir aus. Mittendurch. Nee, da ist ja immer ein Marktplatz. Ist der jeden Tag? Donnerstag. Ah, ist der Donnerstag? Ja. Ja. Was für ein unfassbarer Zufall. Ja, Wahnsinn. Und war nicht mehr viel los, also hab so ein bisschen geguckt hier und da. Mir ist aber neulich, wo kein Markt war, aufgefallen, dass Kind Wohlfahrt da vorne auf der Ecke ist. Wer? Käthe Wohlfahrt? Ja, Käthe, wir haben ja doch hier, Weihnachten steht vor der Tür. Das ist richtig. Ja die unglaublichste Ladenkette der Welt, weil Käthe Wohlfahrt bietet. Ich dachte, den gibt es wirklich nur im Zoo. Was? Na, oder ist das Kantstraße, wo gibt es denn den? Ich habe mal berichtet, dass ich in Rothenburg ob der Tauber war und da gab es auch einen Käthe Wohlfahrt. Ach, den gibt es ja überall dann. Das gibt es überall. Na, ich war irgendwo in der City West und da war ich so geflasht, war irgendwie 2-3 Etagen. Ja. Weihnachtsklimbim pur. Ja, ganz genau. Das ist das, was ich noch hätte ergänzen wollen. Käthe Wohlfahrt hat 12 Monate im Jahr geöffnet und dort gibt es zu jeder Jahreszeit gibt es dort Weihnachtsklimbim. Aber ich glaube, mir war so, als wenn die auch Ostersachen haben, weil von Weihnachtszeug allein werden die nicht leben können. Weiß ich nicht. Denn das ganze Jahr lang Weihnachtszeug verkauft. Gibt es so Leute wie Stefan? Ich meine, die Supermarktketten versuchen es ja auch ab September. Eben. Von September bis Februar. ab Januar haben die Weihnachtssachen dann schon Haare. Also die Osterhasen, ja. Der wird eingeschmolzen und zu Osterhasen gemacht. Mein Weihnachtsmann hat Fell. Nein, das ist ein Osterhase. Genau. Ja. Ich kaufe ja meine Adventskalender am 25.12. Nein, das tue ich nicht, weil da ist zu. Dann am 27.12., weil dann sind sie richtig schön preiswert. Genau, aber immer noch recht teuer. Wahrscheinlich. Noch ein Nachtrag zum Markt, am Hackischen Markt. Ja. Das hat auch so eine Tradition, wenn wir donnerstags im Büro sind. Mhm. Nach der Mittagspause sind die meisten Kollegen dann mal auf dem Markt und da haben wir unseren Standard-Kaffeestand. Und da gibt es immer irgendwie ein Cappuccino, ein Espresso oder irgendwas. Naja. Und dann, ja, ja, ganz die, nett. Die Anzahl der Lebensmittel- oder Speisestände und Getränkestände war tatsächlich höher als so Kunsthandwerk, was ich erwartet hätte. Obwohl es gab Gemälde, es gab Schmuck. Genau, das gibt's. Genau, viel Getränke, Lebensmittel. Aber natürlich um die Mittagszeit ist so prädestiniert, ne, wenn dann alle hier Touristen und Businessleute über den Markt gehen. Und ja, also eigentlich ganz nett, darüber zu schlendern. Aber ein bisschen voll manchmal, finde ich. Also ist, halt ist schon nicht so einfach durchzukommen. Ne? Ist halt eine Touri-Ecke. Das ist Berlin, wa? Ja, hast du erwartet. Ja, was habe ich erwartet? So ist das. Wir sind ausnahmsweise mal an einem Donnerstag hier. Ja, völlig außerhalb des draußen ja nicht. Ich merke den Unterschied die nicht, genau. Aber wir können ja auch sagen, warum. Oh, das weil wir natürlich jetzt Termine haben. Ja, ich habe mich schon gewundert, warum. Das würde ich jetzt gerne auch wissen. Ja, weil für mich hat die Volleyball-Saison wieder begonnen. Und der Spielplan ist so ein bisschen anti-Podcast-mäßig gemacht. Wahrscheinlich war es einer, der die Podcasts nicht mag. Ich vermute es auch stark. Ja. Nee, der den Podcast nicht mag, der würde ja am Montag machen, wo wir rauskommen. Ja, aber er will natürlich nicht, dass wir den regulär aufzeichnen. Nee, das wissen die meisten ja gar nicht. Eigentlich nicht. Na, unsere Stammhörer wissen, glaube ich, schon so ein bisschen unseren Rhythmus. Unsere Stammhörer wissen alles über uns. Richtig. Aber sie wissen nie, wo wir aufzeichnen. Sie wissen wann, aber nicht wo, doch, damit sie nicht vor der Tür stehen. Ja, genau. Und die ersten Wochen werden halt Wochenspiele sein und deswegen ist es natürlich immer ein bisschen eng. Da haben wir gesagt, machen wir das doch, ziehen wir das jetzt mal vor, auch wenn der Podcast dann regulär rauskommt. Aber wir sind ja flexibel, wir sind jung, dynamisch, also jetzt außer Marc und gut das passt. Genau, außer Marc, ja. Danke, Penner. Danke für die Muffins übrigens. Ich sage nochmal, ja, bei Marc ist jeden Tag Halloween. Ja. Genau. Also, reden wir doch mal über das Oktoberfest. Ja, im Oktober? Ich habe euch ja off-air gefragt, ob ich schon berichtet hatte von dem Oktoberfest bei Bauer Lehmann. Das habt ihr Bauer Lehmann in Marienfelde? Ganz genau. Oh, kenne ich nicht. Da war ich nämlich, und zwar nicht vergangenes Wochenende, sondern das Wochenende davor. Oder lass es 2 Wochen her sein. Ich weiß es nicht mehr genau. Na, jedenfalls, Bauer Lehmann hat seit Jahr und Tag veranstaltet der da unten nicht nur seinen Weihnachtsmarkt, den allseits beliebten jedes Jahr, sondern auch ein Oktoberfest. Und das war mir überhaupt nicht bewusst, wie es so ist. Kenne deinen Kiez, sage ich immer. Ja. Das ist jetzt nicht ganz mein Kiez, aber es ist jetzt schon mehr oder weniger in der Nähe. Naja, und dieses Jahr sind wir das erste Mal dahin, meine Tina und ich, zusammen mit meinem Neffen und seiner Freundin. Und wir waren wirklich positiv überrascht. Das ist nicht direkt zu vergleichen mit dem Oktoberfest, wo ich sonst immer hingehe, nämlich die große Hauptstadtwiesen an der Spinnerbrücke in der Nähe vom S-Bahnhof Nikolassee. Aber es war nichtsdestotrotz, war das sehr angenehm. Du hast befestigte Klos richtig im Haus, du hast ein großes Festzelt, Du hast Getränkestände, du hast Essensstände. Es war nicht so voll, dass man ewig warten musste. Also im Gegenteil, es ging eigentlich alles ratzfatz. Es wurde zum Tanz aufgespielt. Es gab ein ordentliches Rahmenprogramm. Sprich, es gab Musik vom Band, also ein DJ. Dann hast du auch Live-Musik gehabt, richtig schön zünftige Musik. Ein bisschen was zum Thema passt. Dann hast du Alphornbläser gehabt und Hupfdohlen, die dann da so eine Tanzaufführung gemacht haben, ein paar junge Damen. Da war quasi für jeden was dabei. War ganz toll. Ich habe jetzt auch den direkten Vergleich zur Hauptstadtwiesn, weil die war jetzt vergangenes Wochenende. Da war ich, wie gesagt, auch wieder. Und das ist schon eine völlig andere Nummer. Hauptstadtwiesn ist unfassbar viel größer, lauter, bunter, aber nicht so viel Rahmenprogramm. Aber das brauchst du doch irgendwie gar nicht. Nach dem, was ich so erlebt habe, würde ich die Hauptstadtwiesen vergleichen mit einem doch recht gelungenen Abend im Megapark auf Mallorca. War ich noch nie, aber ich kann es mir vorstellen. Warst du vielleicht mal im Bierkönig auf Mallorca? Nein, das liegt daran, weil ich noch nie auf Mallorca war. Nee, ich war schon auf Mallorca, aber noch nie in diesen einschlägigen Locations. Das aber ich kenne sie aus dem Fernsehen. Aus dem Fernsehen? Ja. Immerhin. Ja gut, dann könnt ihr da leider nicht mitreden. Das wäre meine Hausaufgabe aber warum leider? Für euch. Ihr warum habt leider? Zwei Wochen Zeit. Ich finde nicht leider. Doch. Du kannst es ja nicht beurteilen, wenn du nicht dabei gewesen bist. Marc, ich habe nebenbei jetzt mir, weil du erzählst ja von meinem Kiez und du erzählst mir etwas, was ich nicht kenne. Ja. Deswegen habe ich natürlich ganz interessiert jetzt mal kurz nebenbei recherchiert. Ja. Also vom 2. bis 5. Oktober war es. Das sind 1, 2, 3, 4, 5, 4 Tage. Vier Tage. Es sind 4 oder 5 Tage, so viel kann man schon mal sagen. Und Eintritt kostet 20 Euro. Das ist richtig. Inklusive 10 Euro Verzehrgutschein. Haha, da kommen wir zum ersten Kanak-Punkt, weil es sind 10 Euro Verzehrgutschein drin, aber nur sonntags. Ah, du hast Kleingedruckte. An allen anderen Tagen hast du auch einen Verzehrgutschein damit da drin, aber der beträgt dann nur noch 2 Euro, krass. Nicht mehr 10. Das ist ja ein schöner Link. So. Genau, aber das ist mal ein guter Tipp. Nämlich mein Neffe und seine Freundin irgendwie und wir dann auch reingefallen. Also wir haben die 20 Euro bezahlt und waren ein bisschen entsetzt darüber, dass wir jetzt doch nur 2 und nicht 10 Euro gekriegt haben als Verzehrbon. Und deswegen haben wir nochmal auf die Website geguckt und dann, wie gesagt, irgendwo im ganz, ganz, ganz kleinen gedruckten war denn dieses kleine Detail irgendwie zu finden. Ich bin auf berlin.de und da steht das kleine Detail nicht. Da steht aber erstaunlicherweise Sonntag von 11 bis 16 Uhr. Ist die Öffnungszeit? Keine Ahnung. Sage ich dir jetzt. Also 11 bis 16 Uhr. Hm. Das ist nicht so ein attraktiver Tag für ein Oktoberfest. Wenn du morgens um 11 anfängst, kannst du bis 16 Uhr schon fertig sein. Und vor allen Dingen kannst du für 10 Euro dann. Ja, da geht es die Frage, wie weit man kommt mit 10 Euro. Ansonsten von 16 bis 23 Uhr Öffnungszeiten. Mhm. Gut, ist ja nun leider vorbei. Wir nehmen uns ja mal vor, so eine Ankündigung vorher zu tätigen. Das werden wir ab nächsten Jahr auch machen. Ja, aber es ist so, als ob du sagst, irgendwie hier scherzhafterweise, Weihnachten fällt dieses Jahr auf den 24. Genau. Dezember. Also sagen. Oktoberfest, dass das Ende September, Anfang Oktober stattfindet. Ich denke, das dürfen wir auch bei unserer Hörerschaft vorstellen. Aber dass es bei Bauer Lehmann stattfindet, ist mir zum Beispiel nicht bekannt gewesen. Ich kann uneingeschränkt empfehlen. Wir sehen uns dann dort nächstes Jahr. Ich werde diese Information auch mitnehmen und werde, ich habe ja am Montag einen Termin bei mir im Kiez und werde gleich mal fragen, wieso sowas passieren kann. Ja, dass warum der Kiez das über sowas nicht informiert wird. Woher weißt du es denn? Ich weiß es tatsächlich nur über meinen Neffen und seine Freundin. Und woher die es wissen, keine Ahnung. Die haben es wahrscheinlich auf Mallorca-Urlaub irgendwo einen Anschlag gesehen. Da haben sie Werbung gemacht. Wer weiß. Ja, schön. Ja. Gut. Ich kann nur sofern, aus meiner persönlichen Sicht kann ich noch sagen, dass die Hauptstadtwiesn dieses Jahr für mich ganz besonders war. Es war feuchtfröhlich, allerdings nicht für mich. Ich bin nicht mal bis zum Ende geblieben. Es geht immer so bis 1 Uhr nachts. Dann machen sie zu und dann musst du zusehen, wie du von da wegkommst. Wo sind die Hauptstadtwiesen? Auf diesem Festplatz, oder? Nein, die sind am S-Bahnhof Nikolassee. Nikolassee. Auf dem Gelände der Spinnerbrücke. Mhm. Okay. An der Spinnerbrücke, da gibt es irgendwie eine große Restauration. Na jedenfalls, ich habe in diesem Jahr dort zufälligerweise uralte Bekannte wieder getroffen. Teils aus meiner Oberschulzeit, teils deren Bekannte, teils Leute, die ich dann früher oder später noch kennengelernt habe. Das war ganz, ganz, ganz großes Tennis. Und darüber habe ich jetzt irgendwie noch einen anderen Kontakt geknüpft, der genauso alt ist. Also hat sich, was das angeht, irgendwie schon gelohnt. Ich freue mich schon sehr auf nächstes Jahr, aus verschiedenen Gründen. Ja. Zum Thema uralte Bekannte, mir ist mal was passiert. Auf dem U-Bahnhof Alexanderplatz, glaube ich, war es. Mhm. Ich steige aus der Bahn aus, weil die irgendwie dann, nachdem alle eingestiegen war, doch nicht fuhr. Und weil ich ziemlich weit vorne war, habe ich gesehen, wie der U-Bahn-Fahrer die Tür aufmachte. Der kam raus, lief an mir vorbei, gab mir die Hand, sagte, hi René, du musst jetzt aber auch schon weitermachen und ging weiter. Ah, okay. Und dann habe ich erst geschnallt, dass es ein ehemaliger Kumpel war aus Jugendzeiten, der auf der U5 U-Bahn fährt. War cool. Und mich offenbar erkannt hat. Und René hat quasi die U-Bahn aufgehalten. Ja. Nee, die fuhr ja nicht. Ja. Nee, der ist extra wegen dir stehen geblieben. Das kann natürlich sein, dass er wegen mir ausgestiegen ist. Ja, sag ich doch. Und gesagt hat, bitte alle mit aussteigen. Betriebsstörung, genau. Durch René. Ja. Nee, ich habe was anderes Interessantes erlebt. Ich habe versucht, frag mich nicht warum, Kontakt zu meiner Krankenkasse aufzunehmen. Achso, ja, ich wollte in die App rein und wollte in der App, ist ja super interessant, du kannst in der App so richtig gut sehen, was an Geld verbraucht wurde und auch für wen und wofür. Und diese App ist wie Fort Knox, also du brauchst wahrscheinlich 5 Geräte, um dich zu authentifizieren. Die gute alte 5-Faktor-Authentifizierung. Ja, ist sicher. Wer kennt sie nicht, ja. Und in dem Zuge habe ich auch versucht, mit der Hotline Kontakt aufzunehmen und glücklicherweise 24 Stunden, was ich super gut finde. Mit echten Menschen oder mit KI? Nee, 24 Stunden. Wenn du dann anrufst, wird dir gesagt, leider rufen sie außerhalb unserer Geschäftszeiten an, die von 8 bis 18 Uhr sind. Das heißt, diese Telefonansage ist, man kann die Telefonnummer 24 Stunden wählen, aber es hat nicht zur Folge, dass du mit jemandem sprechen kannst. Hurra. Das ist ein Service, finde ich. Hatte ich bei der DGWO übrigens auch. Die haben genau dasselbe. 24 Stunden Hotline und mit Geschäftszeiten. Und außerhalb der Geschäftszeiten kannst du quasi nicht mal was aufs Band hinterlassen. Genau. Dann ist das irreführend. Ja, finde ich auch schon. Dann also, macht man sich ja keine Freunde. Skandal, ne? Aber ich habe einen viel größeren Skandal. Oh, jetzt bin ich gespannt. Ich habe, Marc, du hast vor einigen Folgen mal empfohlen, man sollte regelmäßig seine Verträge prüfen. Mhm. Und das habe ich gemacht in Bezug auf Strom, weil der Strom, der ging ja eine Zeit lang richtig nach oben und durch die Decke. Und was meinst du mit, er ging nach oben? Du meinst, er ist teurer geworden? Ja, preislich ging er nach oben. Mhm. Ja. Entschuldige bitte, aber Details sind ja wichtig. Du hast recht. Die technischen Parameter beim Strom sind bei uns gleich geblieben. Also der kommt immer noch aus der Wand, der fließt. Sehr immer gut, noch Glück gehabt. Er hätte auch anders laufen können. Wechselstrom, glaube ich. Hm. Ja. Und ich hatte dann nach einem anderen Anbieter geguckt, der ist günstiger gewesen. Das Problem war, ich konnte irgendwie nicht kündigen, weil, wir hatten, glaube ich, darüber gesprochen, ich hatte einen Vertrag, der war vor einer bestimmten Frist geschlossen worden und da galt diese monatliche Kündigung nicht. Das heißt, es gibt Verträge, wo tatsächlich diese Frist von einem Jahr ist. Ne? Ich wusste das nicht, habe gekündigt, beim Neuen gebucht und der Neue sagte mir, der alte Stromanbieter lässt das nicht zu, mit der Information, dass der Vertrag noch nicht ausgelaufen ist. Okay. Aber jetzt hast du den Zeitpunkt erreicht. Ja? Genau. Und jetzt, ich habe das alles so gelassen. Die haben gesagt, kein Thema. Wir machen dann alles ganz normal, als hätte ich dann eben in der Frist. Ne? So, und jetzt ist es soweit. Und jetzt hatte ich nochmal geguckt, ob die Preise gleich geblieben sind. Habe nochmal meinen alten Stromanbieter angeschaut und habe gesehen beim Einloggen mit dem alten, dass der erstmal teurer ist. Klar. Und dass er sagt, geben Sie uns eine zweite Chance. Und da habe ich draufgeklickt und da hat er mir einen neuen Tarif angeboten. Ne? Der günstiger ist als beim neuen Anbieter. Pass auf. Glaube ich nicht. Pass auf, Stefan, jetzt kommt die große Überraschung. Das ist es nicht, aber was mich wirklich ärgert, ich kann kurz ein paar Parameter nennen. Ja. Mein jetziger Vertrag hat 41,5 Cent. Grundpreis oder? Die Kilowattstunde. Kilowattstunde, okay. Ja. Und dann monatliche Gebühr vom Zähler, weiß ich gar nicht, was ist das? Zählerpreis 40, irgendwie 10 Euro im Monat oder irgendwas. Warte, sorry, muss. Hier googelt der Chef noch persönlich. Ja, das Problem ist, die 120 im Jahr. 160 Euro im Jahr. Das Problem ist, da machen die sich sehr unvergleichbar. Die einen Stromanbieter machen den Grundpreis im Monat und die anderen schreiben nur einen Jahrespreis. Also 160 Euro im Jahr sind wir großzügig 10 Euro im Monat. Ja, 12 Euro. So, und jetzt haben sie mir angeboten, 32 Cent, 32,8 Cent. Hm. Überleg mal im Vergleich zu 41, ja, den ich jetzt habe. Und jetzt sage ich, ich gehe und auf einmal kommen sie mit 32 um die Ecke. Und der Grundpreis liegt bei 140 Euro. Aber das darf uns insofern nicht überraschen, weil selbst du warst es, der neulich gesagt hatte, ach du, pass auf, hier Mobilfunk, habe ich mal gekündigt. Und dann hieß es irgendwie, haben sie dir angeboten, pass auf, geh mal auf diese und diese URL. Und zack, schon hast du günstigere Angebote gesehen. Kannst du dich nicht erinnern? Ja, nee, ich glaube, das war auch Strom gewesen bei Mobilfunk. Oder es kann sein, weiß ich nicht. Ja, aber ja, ja, ja, ziemlich aber, sicher. Nee, natürlich wundert mich das nicht. Nur das bestärkt nochmal deinen Tipp, ne? Weil ich finde schon einen krassen Unterschied. Ich habe jetzt einen etwas günstigeren Anbieter, aber der ist wirklich nur leicht günstiger. Der ist halt nur so viel günstiger, dass ich nicht mal dahin gewechselt hätte. Hm. Ne? Aber ich werde jetzt zu dem neuen Anbieter gehen, hm, weil ich jetzt natürlich, das ist ein 24-Monats-Vertrag, den du dann abschließen müsstest, bei der gibt uns eine zweite Chance. Hm. Ja, okay. Und bist du wieder gebunden. Bin ich beim anderen jetzt letztendlich auch, aber ich weiß nicht, ob es auch 24 Monate sind. Und durch die Boni, die du da kriegst, wenn du das auf, ja doch, zwei Jahre, wenn du die Wechsel auf zwei Bonus Jahre, und so, ja, wenn du die, nee, ist auch so komisch. Ich habe bei dem neuen Anbieter einen Treuebonus gekriegt. Ja, die gibt es verschiedene. Aber du hast es über ein Wechselportal gemacht. Nee. So, nee, ach, selber. Ich habe natürlich über ein Preisvergleichsportal geguckt, ja, und habe aber dann festgestellt, dadurch, dass ich eher zu den renommierten Anbietern gehen möchte, also zu den großen, kann ich auf den Webseiten selber gucken. Und da sind immer die Boni bei. Also die Boni. Aha. Also ich bin jetzt über den. Aber das ist doch das Alleinstellungsmerkmal dieser Vergleichsportale, dass du dort eben Boni kriegst, die du sonst nirgendwo kriegst. Vielleicht kriegst du noch mehr, als du da jetzt gekriegt hast. Ich glaube, es hatte sich sogar gedeckt. Vielleicht war es ja gar nicht so ein provisionsgetriebener Wechselanbieter, sondern wirklich ein Informationsportal. Aber jetzt kannst du. Gibt es so etwas überhaupt? Ich weiß nicht. Sag doch fairerweise nochmal die Namen, deinen alten und deinen neuen Anbieter. Ist ja nicht schlimm. Kann man ja sagen. Der ist bei jedem Stromanbieter so sein, aber ja, ich bin von E.ON, die ich immer als sehr, sehr günstig empfunden habe, bin ich gewechselt zu Vattenfall. Oh, das ist ein kurioser Wechsel zu Vattenfall. Weil nee, ich bin auch bei Vattenfall. Aber Vattenfall ist ja in Berlin der Standardversorger. Ne? Und, aber die haben natürlich, neben der Grundversorgung, haben die natürlich auch andere Tarife. Ja. Ne? Die aber nicht unbedingt schlechter sein müssen. Genau, ich hab verglichen mit Gazag, wenn wir jetzt hier schon mal beim Name-Dropping sind. Mhm. Und Gazag lag ungefähr gleich. Das Ding war, natürlich ist jetzt, das ist ein halbes Jahr her, wo ich das gekündigt habe. Da ist ja ein bisschen was eben passiert auch. Nur ich wollte jetzt nicht, ich habe mit den anderen schon alles eingetütet, eingefädelt. Mhm. Jetzt dazu sagen, ich stoppe die Kündigung beim Alten, storniere die beim Neuen und suche mir jetzt einen anderen. Da habe ich jetzt keinen Bock drauf gehabt. Also ich habe. Und Gazag hat ja Eisbärenstrom, ne? Genau, wollte ich auch gerade sagen, ne? Ja. Also ich sag mal, Eisbärenstrom. Ich habe seit ein paar Jahren mache ich auch regelmäßig einen Stromanbieterwechsel, ne? Ich habe mich da ewig nicht rangetraut, aber mittlerweile finde ich, das ist ja super easy. Das ist ein guter Stundenlohn, ne? Genau. Und, wie du zu sagen pflegst, genau. Da stört es auch nicht, wenn vielleicht der Grundpreis oder vielleicht der Kilowattstundenpreis ein bisschen höher ist, weil durch die ganzen Gegenrechnungen rechnest du ja eigentlich nur mit einem Durchschnittspreis. Du, ich habe mit dem Bonus reingerechnet, habe den auf zwei Jahre genommen, weil ich weiß, nach zwei Jahren könnte ich dann nochmal gucken. Und schon allein das lohnt sich, ja. Allein, das sind, ich glaube, fast 300 Euro, die wir bekommen. Genau. Und das auf zwei Jahre gerechnet, das macht schon Unterschied. Also ich war auch einmal bei Lidl-Strom oder Lidl, hieß das so, und das ist ja auch, mutig, auch zu E.ON. Nee, das gehört ja zu E.ON. Du kriegst wenn du bei Lidl das Licht ausmachen. Genau, ne? Nee, die haben ja auch Solarpanels, also da ist immer Lidl Strom ist mittlerweile too big to fail. Ja, nee, aber ist ja letztendlich auch eine Marke von E.ON, der Strom. Also die sind Reseller dann wahrscheinlich. Ja, genau, ne? Also und am Ende, jetzt bin ich bei Octagon Energy, heißt es, glaube ich. Oh Gott. Und super easy, also. Ja, sicher. Überhaupt kein. Einfach rein. Die Frage ist, ob du wieder einfach rauskommst. Natürlich. Octagon sagt mir gar nichts. Octagon ist wie so ein schwarzes Loch. Die meisten Anbieter haben mittlerweile gute Self-Services, alles online und fertig, also. Und Stefan kriegt seinen Strom aus Dubai. Da ändert sich gar nichts. Also genau, an der Stelle nochmal den Tipp von Marc. Es ist ja übrigens schon der zweite Tipp, dem ich gefolgt bin. Mhm. Wow. Dem Tipp von Marc kann ich dann an der Stelle nochmal. Der nächste Tipp wird ein Fake-Tipp sein, aber ich sag's dir vorher. Es wird eine Falle sein. Ich bin gespannt. Ja. Weißt du, was der erste Tipp war? Also der mit dem Anbieter prüfen, das kann man jetzt bei jedem Anbieter machen. Ich habe es erstmal beim Strom probiert. Und der erste Tipp war bestimmt, isst keinen gelben Schnee. Nee, das kann ich vorher schon. Macht das Tablet vom Geschirrspüler. Nein, wir saßen nicht in das Fach. Wir saßen in der Eastside Mall. Wir saßen in der Eastside Mall bei der Aufzeichnung vor einem Optiker. Ja, ach so, die Brille. Ja, der Brillentest, Sehtest. Genau. Das ist ja schon gesagt, ewig her. Hol dir die Brille. Da habe ich den Entschluss gefasst, einen Sehtest zu machen. Genau, weil beim Optiker kriegst du einen Sehtest einfach jederzeit und für lau. Beim Zahnarzt nicht. Ja, ganz so war es ja nicht. Wir brauchen es jetzt nicht beim Zahnarzt einen Sehtest, ja. Dann brauchst du wirklich einen Sehtest. Ja, genau. So einfach ist es gar nicht. Ich war ja bei Apollo oder gibt es noch einen anderen? Ja, Vielmann. Vielmann, irgend sowas war ich gewesen. Robin Look. Ja. Und die machen den ja nur kostenlos, weil sie dann die Angel einziehen, wenn sie dich am Haken haben. Genau. Und die wollten mir die Werte nicht nennen. Die haben gesagt, die stehen dann in meinem digitalen Pass und wenn ich eine Brille kaufe, können die das direkt abrufen. Also die haben schon versucht, dann aus diesem kostenlosen Test ein Geschäft zu machen. Das ist doch gut. René, wie sage ich immer, mit Profis arbeiten. Ja. Das zeigt doch, sie verstehen ihr Geschäft. Ja, das natürlich. Ist doch in besten Händen. Aber ich habe ehrlich gesagt gedacht, ich kriege einfach einen kostenlosen Test und ist gut. Genau, kostenlose Leistung, ist ja egal, wie die den bezahlen. Ja, man kann doch nicht mit sowas Werbung machen, wenn es dann nicht so ist. Ja, hast du ja jetzt mit dem Bier hier Oktoberfest auch gesehen mit den 10 Euro. Kann man auch machen und die Leute rennen hin. Ja. Und haben nur die Hälfte gelesen. Ich kann nur hoffen, dass die das nicht damit bewerben, weil da enttäuschst du Menschen ja auch. Das glaube ich auch. Marc. Da, apropos Sehtest. Ja. Da kommt jemand in die Bäckerei und sagt, ach, ist ein schönes Musikgeschäft, ich hätte gern irgendwie das weiße Akkordeon und die rote Posaune. Und da sagt der Bäcker, also den Feuerlöscher können sie haben, aber der Heizkörper bleibt hier. Ah, okay. Sehr schön. Ja. Gut. Marc hat gerade das Witzbattle angeteasert. Nee, Marc hat leider jetzt nur noch zwei Witze fürs Witzbattle. Es gibt einen Abzug. Keine Sorge, wo und ich der Blödsinn herkommt. Ich freue mich schon auf die Phipps Asmussen-Witze, weil ich sehe auf dem Tisch, ich René hat extrem gut vorgearbeitet. Nee, ich sage ganz ehrlich, mangels Vorbereitung muss ich einfach dieses dicke Buch mitnehmen. Okay. Da wird schon irgendwas dabei sein. Ja. Eieieiei. Musst du viel beschäftigt sein. Ich sag dir. Ich bin ja im Moment Kevin allein zu Hause. Ja, und es ist Herbstferien. Es ist cool, ich fühle mich auch wie Kevin. Ich habe so meinen geregelten Tagesablauf. Ich mache verrückte Sachen. Fängst also an mit Sat.1 Frühstücksfernsehen? Nee, das nicht. Nee, ich bin, man hat ja bei Kevin allein zu Hause gedacht, wenn der, vielleicht war es ja auch eine Lehrstunde für Kinder, wenn der allein ist ohne Eltern, dann geht da alles den Bach runter. Aber der hat ja ein sehr geregeltes Leben gehabt. Ich weiß nicht, ob du dich an den Film erinnerst. Ja. Und so ist es bei mir auch, ja. Ich bin überbeschäftigt im Moment, ja. Ich habe gerade so ein Bild vor mir, weil es wird ja wieder Winter, da freue ich mich schon. Und René hat garantiert wieder diese Mütze, die mich immer an den einen bei Kevin allein zu Hause erinnert. Das Beanie. Heißt er so? Beanies heißen die, ja, ne? Diese, genau. Diese Stoffmützen. Der eine Einbrecher. Du meinst Marv? Ja. Heißt er so? Ja, genau. Marv. Ja. Wie heißt René sieht Marv im Original aus. Wie heißt der andere? Ich habe nur nicht diesen Goldzahn. Ja, können wir noch hinkriegen. Kriegen wir hin. Ja. Marv und? Keine Ahnung. Hat nicht ist ein komischer Name, aber der heißt keine Ahnung. Der heißt? Ist einfach so. Okay. Was soll ich machen? Ja, kann man nichts machen. Stefan, du haust ja immer so News raus bei dir in deinem WhatsApp-Kanal. Also ist wenn man dir auf WhatsApp folgt, ja, schön. Dann ist man immer sehr informiert. Hatten wir das Thema besprochen, Versicherungen beim Kaffee holen? Ah. Hast du dazu Hintergrundinfos oder kann man einfach nur die Schlagzeile droppen? Naja, das ist immer das Problem in der heutigen Zeit, ne? Man liest immer eine Schlagzeile und hat dann gleich irgendwie so eine Meinung, aber wenn man sich dann den Artikel durchliest, denkt man vielleicht, das war aber eine reißerische Schlagzeile. Hat ein bisschen übertrieben. Genau. Geht mir das eigentlich bei fast allen Schlagzeilen. Ja, nee, weil die Information, die Schlagzeile rübergebracht hat, war, dass wenn man im Büro Kaffee holt, ist man auf dem Weg zur Kaffeemaschine nicht versichert. Genau. Und das stimmt auch. Der Fall war nämlich so, dass jemand sich einen Kaffee geholt hat und da war aber vorher gerade frisch gewischt. Und dann ist es passiert und dann ging es halt darum, das finde ich halt auch Wahnsinn, ne? Also womit sich Gerichte beschäftigen müssen, da wurde dann halt herausgestellt, wie wichtig für die Arbeit war jetzt der Drang, einen Kaffee zu trinken. Und da haben die Richter gesagt, ja, es ist schon, um produktiv zu sein, durchaus möglich, dass ein Kaffee hilft. Und also das finde ich abwegig, sowas zu sagen. Aber ich finde es noch abwegiger, dass jemand wichtig ist zum Arbeiten, dass Handschellen und Knebel regelmäßig gelöst werden. Richtig. Aber ja, mehr nicht. Damit du keine Abdrücke aber hast. Ja. Das, wie ist das, wenn du zur Toilette gehst? Ich würde sagen, bevor wir was Falsches sagen, machen wir das, bereiten wir uns mal vor. Ich schreibe mir das mal auf und dann gucken wir mal. Können wir mal sämtliche Gänge, weil mich würde dann auch mal sowas interessieren, was ist denn, wenn ich auf dem Weg zur Toilette an einer Kaffeemaschine vorbeilaufe? Und die Hand raushältst, um einen Kaffee zu holen. Die Frage ist, wer von uns hat schon mal einen Arbeitgeber gehabt, der einem zum Verrichten der Notdurft einen Eimer neben den Schreibtischstuhl gestellt hat? Ich nicht. Ja. Ich bisher auch nicht, ich habe in der Schule immer aufgepasst. Ich finde, Recht auslegen ist wahrscheinlich ein super interessanter Job. Ja, aber natürlich, man darf nicht vergessen. Wie war das mit deinem Sturz? Du bist doch mal gestürzt, ja, als du ein Meeting verlassen hast. Das war ein klarer Arbeitsunfall. Und die Ironie an der Geschichte war ja, das war direkt nach dem Personalgespräch. Er hätte auch was anderes denken können, ja. Aber was wäre denn, wenn du in Wirklichkeit gar nicht von deinem Termin sofort in deinem Büro wolltest, sondern eigentlich zur Kaffeemaschine wolltest, um erstmal Kaffee zu trinken, um das Gespräch zu verdauen. Hast du da jetzt schnell umgeschwenkt und hast gesagt, am Ende ist immer die Frage, was man offiziell rausgibt. Verstehst du? Und das habe ich, und ohne Witz, das habe ich schon von vielen gehört, weil ich habe das so gelernt, für einen Arbeitsunfall muss es immer ein Verursacher, also irgendwas Verursachendes geben. Ne? Wenn du jetzt auf dem Weg nach Hause zum Beispiel die Treppen zur U-Bahn irgendwie umknickst oder so, dann habe ich schon Fälle gehört, die gesagt haben, es ist kein Arbeitsunfall, weil da war kein zweiter beteiligt. Habe ich alles schon gehört. Ne? Man denkt jetzt erstmal, oh, das ist auf dem Weg nach Hause. Ich glaube, wir hatten darüber auch schon mal gesprochen. Ja. Genau. Also man muss es sehr differenzieren. Und ich glaube, können wir ja mal für die nächste Sendung vorbereiten. Das heißt, du musst vor Gericht sagen, wie hätte denn der Arbeitsunfall nicht passieren dürfen? Und dann ja, das ist ja immer so eine Sache, ne? Also, aber auf jeden Fall habe ich die Erfahrung gemacht, wenn so ein Arbeitsunfall oder wenn das als Arbeitsunfall gilt, dann lebst du ja im Paradies. Das ist ja schon krass eigentlich und ein bisschen krank eigentlich auch, ne? Weil, ich verstehe nicht, was du meinst mit, du lebst im Paradies. Naja. Du kriegst ja pro Tag irgendwie. Alles. Wir hatten neulich den Fall, wir haben unsere Versicherungsunterlagen durchgeguckt, ja, und haben festgestellt, dass du für einen Knochenbruch kriegst einfach mal schon mal 100 Euro. Brauchst du 100 oder sowas. Euro? Und ich habe, und das lass uns mal nach der Sendung sein. Und ich habe das bei Freunden und Bekannten tatsächlich auch erlebt, da hat sich das Kind einen Arm gebrochen und dann gab es erstmal eine Prämie dafür. Blöd gesagt. Herzlichen Glückwunsch. Ja. Und wir hatten nämlich festgestellt, wir hatten in der Familie auch einen Bruch, aber haben jetzt nicht gewusst, dass wir das hätten der Krankenkasse sagen, der Versicherung, nicht Krankenkasse, der Versicherung sagen können und hätten dann nämlich auch Geld bekommen. Hm. Ist verrückt. Ja, da haben wir ja auch wieder das Thema, kennt ihr alle eure Versicherungen, was der Inhalt auch ist. Das ist, glaube ich, schwierig. Ne? Kein Mensch kennt seine Versicherung. Genau, so ist es. Ne? Nein, also. Weil Versicherungspolicen bestehen zu 120% aus Kleingedrucktem. Richtig, absolut richtig. Ne? Also. Aber das könnte man ja mal scannen und dann bei also einem KI-Tool wie Notebook LM hochladen. Fass mir das mal zusammen. Und dann so ganz konkret drüber sprechen. Hm. Gib mir mal ein paar Ideen, wie ich das Beste aus meiner Krankenversicherung hole. Genau, wo kann ich das noch pillen? Aus meiner Zusatzversicherung. Also, das wie gesagt, ist ein interessanter Punkt. Ja. Ich habe es tatsächlich schon gemacht. Ich hatte von meiner Bank, da haben sich jetzt irgendwie die AGBs geändert. Und da habe ich das PDF, was ich bekommen habe, bei Notebook LM hochgeladen und habe dann gesagt, kannst du mir mal so irgendwie zusammenfassen, was da jetzt relevant sein könnte? Dann brauchst du keine 50 Seiten lesen. Klar. Wenn aber die KI alles abfasst. Brauche ich dafür so was Spezialisiertes oder kann ich einfach ChatGPT nehmen? Na, ich weiß nicht, ob du, wenn du bei ChatGPT ein Dokument hochladen kannst. Ich habe, die KI sind ja alle unterschiedlich und Notebook LM ist tatsächlich eine KI, die sich nur auf die gegebenen Quellen beschränkt. Ja. Also wirklich nur darauf. Wenn die keine Informationen kriegt, dann kann die auch nicht mit dir über irgendwas kommunizieren. Und da habe ich dann großes Vertrauen, dass das, was sie erzählt, auch stimmt. Bei ChatGPT wäre ich dann immer ein bisschen vorsichtig. Ja. Ich hatte mit dem schon diskutiert, so nach dem Motto, fass mir meine Webseite zusammen, dann hat er mir die zusammengefasst, dann sage ich, wo ist denn, ich kannte die Webseite sehr gut, weil es meine eigene war. Ich sage, wo hast du denn die Information her, wo steht denn die? Na, in dem Satz, und dann hat er mir ein Zitat gegeben, ich sage, dieser Satz steht doch gar nicht auf der Webseite. Ja, es kann sein, dass ich keinen Internetzugang habe, nee, dass ich nicht auf die Seite zugreifen kann. Ich sage, warum nicht? Und dann haben wir mehr darüber diskutiert, warum der nicht auf die Webseite zugreifen kann. Warum er gelogen hat. Und selbst da hat es gelogen. Da hat es gesagt, die Webseite hat Passwortzugang. Ich sage, die hat doch keinen Passwortzugang. Ja, stimmt. Das ist. Ja. Deswegen, also bei Dokumenten kann ich Notebook LM tatsächlich empfehlen. Der nimmt nur die Quellen und vor allen Dingen liest der Webseiten sich auch durch. Also wenn man eine URL gibt. Ja. Das ist ein bisschen so, was ich lese, ist Gesetz. So ist Notebook LM. Und wenn man Langeweile hat und nicht lesen möchte, dann kann man sich da auch einen Podcast draus machen lassen. Mittlerweile auch in Deutsch. Das ist auch cool, ja. Ja. Definitiv. Ja. Jetzt kommen wir hoffentlich zu etwas Spannenderem. Ja, bitte. Stefan. Stefan. Zu etwas Spannenderem. Du bist der Einzige, der noch keinen spannenden Beitrag leisten konnte. Wie? Hä? Lotto. Lotto? Nee, ich spiele kein Lotto. Nein, ich spiele also Lotto. Oktoberfest und so, ja, ist irgendwie, aber wenn wir beim Oktoberfest waren, wie sieht's denn mit Halloween aus? Also, wir stehen ja noch vor Halloween. Gehst du hin? Wenn ihr den, wohin? Zu Halloween? No. Seid ihr Fans von Halloween? Nö. Dafür bin ich zu alt. Das stimmt allerdings, ja. Ja, meine Sozialisation war Jahrzehnte davor. Das heißt, ich bin damit nicht aufgewachsen, ich kann mich da überhaupt nicht mit identifizieren. Ja. Und ich finde es im Gegenteil nur nervig, wenn die Blagen irgendwie zu mir angerauscht kommen und sagen, Süßes, sonst gibt es Saures. Und ich denke so, ja, wunderbar, mich hat hier aber nie einer abgeholt, ich kann mich damit identifizieren, verpisst euch, ich will damit nichts zu tun haben. Und es wird, so ist die Gesellschaft, das aber ist dann auch nicht wieder akzeptiert. Du wirst sofort ausgeschlossen und du wirst als alter Querulant irgendwie dargestellt, nur weil du eben da nicht dem Mainstream folgst. Also der Profi-Halloweenist, der weiß ja, dass Leute, die an Halloween teilnehmen und sich auch als Süßigkeitenverteiler sehen, das entsprechend durch Dekoration am Haus oder der Tür mindestens kommunizieren. Ja. Also bei uns ist so, wir gehen jedes Halloween mit Kindern durch, wir haben ja bei uns Einfamilienhäuser viele und gehen da durch die Straßen und dann wird halt auch nur, und das wissen die Kinder, da geklingelt, wo draußen irgendwie das Anzeichen von Halloween ist. Aha. In manchen Ecken sagt man, wenn ein Kürbis draußen steht, ja, der leuchtet oder so. Ne? Und bei uns ist so, die Leute leben das teilweise so extrem, wirklich mit Soundgeräuschen, da gehen Gräber auf, da kommen Skelette raus, die Hausbesitzer sind verkleidet. Und, das ist ja ein bisschen verrückt. Ja, Einfamilienhäuser, so teuer geschmückt, das heißt, man geht da nicht hin, um Süßigkeiten abzugreifen, sondern Gold und Diamanten. Genau. Ja, nee, die geben auch Geld, ja. Nein. Obwohl, doch, ich hatte es, glaube ich, schon mal erlebt, dass Geld gegeben wurde. Ja, bei uns in Neukölln ist es so, die Kinder, die stürmen überall rein, was nicht mit Stahldraht gesichert ist. Ja. Stacheldraht, nicht Stahldraht. Deswegen, da kann ich wirklich empfehlen, wenn man Kinder hat und man möchte es erleben, sollte man einfach mal gucken, wo in der Gegend Einfamilienhausgebiete sind und dann einfach da ganz entspannt. Naja, selbst bei uns in Marzahn oder in Biesdorf gehen die ja auch durch die Häuser, durch die Mehrfamilienhäuser. Ja, ich glaube, da klingelt sie dann überall. Kindergruppen, genau. Ne? Und das habe ich auch schon erlebt und ich habe teilweise auch schon aufgemacht. Und mit Kostümierung oder ohne? Nein, natürlich nicht. Also, und nee, ich war, also einmal war ich ziemlich überrascht, dass da auch jemand geklingelt hat, weil ich gar nicht damit gerechnet habe. Ne? Und ja, man bereitet sich ja manchmal vor. Stefan, bitte nie die Tür aufmachen. Warum? Du kannst die Kinder doch nicht so erschrecken. Nee, dann sehen sie mal. Ja. Aber wo sollte deine Frage hinführen? Also ja, ich nehme an Halloween teil, ich laufe mit als Betreuer. Okay. Ja. Und manchmal habe ich einen heißen Kaffee oder einen Glühwein mit bei. Jetzt habe ich schon Angst gehabt, was jetzt als nächstes kommt. Okay. Ja. Aber ja, ich bin für dieses Kostümierungsthema und Halloween-Partys nicht so zu haben. Nee. Aber wie im Karls-Erdbeerhof ist regelmäßig und ja, da stimmt, ist immer, wo ich dann sage, ich habe Bauchweh, ich kann nicht mitkommen. Oh. Oder mir irgendwas anderes draus einfallen lasse, um den Termin zu vermeiden. Ansonsten so typische Halloween, Deko? Na, Deko, das vielleicht, ja, so kleine Kürbisse oder irgendwas. Ne? Also Dekoration. Aber so richtig Kürbissuppe machen und sowas. Ja, alles? Doch schon. Das gehört doch, auch dazu. Ja, mache ich zu der Jahreszeit so oder so. Ja. Ach so? Nö. Ist mir scheißegal, ob Ende Oktober ist. Ja, wahrscheinlich, ne? Nee, und, also, und man sieht natürlich auch um die Halloween-Zeit immer sehr viele Kindergruppen durch die Straßen rennen oder laufen, weil. Ja, da könnte man sie viel leichter einfangen, das stimmt. Was kommt nach Halloween dann wieder? Das ist, glaube ich, irgendwas Religiöses, damit habe ich nichts am Hut. Na, Weihnachten. Nee, da kommen noch dann die ganzen Umzüge hier, Lampignons und was ist das? Also warte mal, erstmal am 31. ist ja Reformationstag. Genau. Ich weiß gar nicht, ob das nur dieses Jahr am 31. ist oder es immer ist am 31. Immer. Es ist immer. Ah ja. Das ist in anderen Bundesländern in Berlin ein Feiertag. Natürlich nicht. In Brandenburg ist es ein Feiertag. Ja. Wie immer. Aber gut, Reformationstag, hast du was damit am Hut? Ich weiß überhaupt nicht, was der Hintergrund Martin ist. Martin Luther King, sage ich nur. Ist es ein Boxer? Nein. Was war? Nur Martin Luther. Ah, Martin Luther heißt er, stimmt. Martin Luther King war ein Ist ein Amerikaner. Ja, genau. Ja, habe ich mir auch gerade gemerkt. Martin Luther ist dann sehr wichtig. Ja. Wer war nochmal Martin Luther King? Weiß ich, Boxpromoter? Können wir es rausschneiden? Ja. Aber Martin Luther, ja, ich habe ja 120% richtig gehabt quasi, oder? Die richtige Antwort und dann noch ein bisschen mehr gesagt. Aber genau. Das, was du meinst, diesen Lampion-Umzug, das ist doch St. Martin. Sag mal, ist im November, glaube ich, ne? Ja, ich glaube auch. Dann später. Keine Ahnung, mit dem religiösen Zeug habe ich nichts am Hut. Ja, in Berlin ist das nicht angekommen. Naja. Ich habe das als Kind irgendwie auch mal mitgemacht und war ein großes Hallo, aber ja. Bin da dummerweise rausgewachsen. Tut mir leid. Ja, tja. Gut. Genau. So ist es halt. Nee, also, ich bin Halloween, ein alter Langweiler, ich stehe dazu. Halloween, ja, so mit Essen, ein bisschen mehr Ketchup an die in Fingerform geschnittenen Würstchen und so. Ja, das ist gutes, genau. Also sowas, gutes sowas machen wir schon. Genau, so Scherzartikel, wie sieht es aus? Nee. Die typische Ketchupflasche, die man so schüttelt, wo dann die da auf jemanden wirfst und dann. Also ich habe zu Hause tatsächlich so einen Fake-Kackhaufen rumzuliegen. Ja, das ist auch cool. Bring mal nächstes Mal mit. Das kann ich machen, ja. Ja. Sehr schön ist ja. Man drapiert etwas vor seinem Haus, Jemand kommt vorbei und sagt, ach guck mal hier, das hast du verloren, das ist ja super, das ist ja imitierter Hundekot und du guckst ihn an und sagst, nee. Ich habe keinen imitierten Hundekot. Ja. Ja. Aber ich habe einen Hund mit Durchfall. Genau. Oh mein Gott. Ja, aber apropos, ich habe die Uhr nicht Werbung für Holy gesehen. Ja. Habe ich, wir leiten jetzt in den Werbeblock über. Nein, ich habe tatsächlich Werbung für Holy gesehen und die muss ich euch zeigen. Und zwar, warte. Ist dumm, dass du uns das zeigen willst. Nee, ich werde es vorlesen. Ich werde es vorlesen, weil es ist ein neuer, Trend offenbar und ich weiß nicht, ob ihr von diesem Trend schon gehört habt in der Werbung. Auf der Holy-Werbung steht. Dass die jetzt nervt, die Werbung? Bock auf Durchfall? Fragezeichen. Hm. Probier Holy Energy. Und dann ist eine kleine gelbe Box, in der steht drin, ein Zitat, schmeckt mir nicht und hatte danach 3 Tage Durchfall. Michael irgendwas, 1 Stern vergeben. Das ist also der neue Trend in der Werbung, Anti-Werbung. Genau. Also ich kann mich erinnern. Ich liebe es, aber habe den Trend leider noch nicht beobachtet. Seeberger hat das auch gemacht und ich habe es von anderen auch gesehen. Bei Seeberger weiß ich nicht, ob es online gegangen ist. Aber ich habe es bei anderen auch gesehen. Und das ist dann so, dass irgendwelche negativen Rezensionen genommen werden. Mhm. Und wir reden von Durchfall und Stefan verlässt den Saal. und wir haben, und da geht es darum, irgendeine negative Bewertung zu nehmen und die halt quasi umzudrehen. Ja, ich war überrascht, weil ich es das erste Mal selber in Ich liebe die Idee und ich würde noch sofort dafür Bilder und Texte machen, endlich nicht mehr lügen müssen. Herrlich. Ja, aber es würde ja auch funktionieren, wenn man diese Überschrift hat, die Headline, und dann aber sagt, dann trink doch das und das. Aber ich habe sie wirklich nicht, ich verstehe diesen Trend wirklich nicht. Also als ich es gelesen habe, obwohl ich den Trend kannte, war ich irritiert, weil ich dachte, warum sagt nur eine Firma von sich, dass sie ein schlechtes Produkt hat. Also dann muss man erstmal dahin kommen zu kapieren, ach so, das meinen die gar nicht so. Das ist ironisch. Ja, aber die haben es ja schon geschafft. Je. Wir reden darüber und dann ist das Ziel erfüllt. Du hast Werbung jetzt für die gemacht. Für Holy? Wir machen gar keine Werbung für Holy. Nee, stimmt. Haben wir noch nie. Nee. Oh ich Mann. Wollte erst was mitbringen, aber ich dachte, wir können nicht in jedem Podcast oder in jeder Folge über Holy sprechen. Ja, ist auch richtig. Wir können daraus natürlich einen Wettbewerb machen. Also wir versuchen einfach ins Guinness-Buch der Rekorde zu kommen als der Podcast mit den meisten Holy-Werbungen. Das ist bei Holy ein bisschen hinterher. Schwierig. Ja, weil die machen fast jeden Podcast Werbung, leider. Also ja, die sind da ganz schön. Aber Werbung im Podcast ist auch ein Trend, der extrem zugenommen hat. Aber man muss dazu sagen, der Code für Holy. Scheiße. Nee, der Code von für Holy, nicht der Durchfallcode, der Promocode, mit dem man günstiger kriegt, da ist unser natürlich der beste. Ja. Mit IDI5 Genau. Kriegt man nämlich 5 Euro Rabatt. Oder waren es 5%? Nee, 10%, wenn eine 10 dran ist, glaube ich. Bin mir aber nicht ganz sicher. Muss man ausprobieren. Ja. Versucht mal IIDI 100, ob der klappt. Genau. Wer weiß, vielleicht hat er das ja programmiert oder so. Dann klappt es vielleicht. Hm. Ja? Nein. Mal zur Auflockerung. Ich spiele euch mal was vor und ihr sagt mir, ob ihr das kennt. Kannst du es beim Vorspielen ans Mikrofon halten? Ich muss mal kurz gucken. Ah ja, okay. Dann höre ich sie mich auf jeden Fall. Ja, genau. Pass auf, ich mache es ein bisschen lauter. So. Achtung. So, schon mal gehört? Nochmal. Ja, ist ein Düdeln. Ist das dein Wecker-Sound? Was könnte das sein? Das ist nichts Spezifisches. Das ist einfach ein langgezogenes Arpeggio. Genau. Ich gebe euch einen Tipp. Es ist ein neuer Sound, den ihr demnächst, oder vielleicht ihr habt noch nicht gehört, öfter hören würdet. Das bestimmt doch nicht du. Wenn Stefan das sagt, dann kann es nur ÖPVN. Was mit Google zu tun haben? Nee, ÖPVN sein. Nee. ÖPNV. ÖPNV, ja. Was heißt das? Was gibt es noch für Bereiche? Öffentlicher. Personennahverkehr. Nee, ÖPNV. Personenverkehr. Öffentlicher Personennahverkehr. Gut, egal. Also nicht, nein, ist es nicht. Was noch? Alltagssituation? Wo ist man ab und zu mal? Im Bus. Nein. Das wäre wieder ÖPNV. Ach so. Ja. René. Wo ist man ab und zu? Tut mir leid, Herr. Auf der Toilette, Görlitz, im Fahrstuhl. ÖPNV war doppelt, müssen wir einmal abziehen. Genau. Okay. Okay, ihr kommt nicht drauf, dann spiele ich euch den alten Sound ab. Mal gucken, ob ihr dann drauf kommt. U-Bahn. Nein, das ist wieder ÖPNV. Falsch. Nochmal bitte. Das ist die Kasse von Aldi. Beim Rüberziehen. Düt. Ja, wenn man was kauft. Ist es so? Fast richtig. Ja, beim Selberscannen vielleicht? Nein. Das ist der Sound, wenn man mit Karte bezahlt. Hä? Das Quatsch. Wenn man das auf sein Gerät hält. Nein. Ich höre da nie einen Sound. Doch. Kannst du den anderen Sound nochmal machen? Da piept es immer. Da piept es nicht immer. Bei mir piept es nie. Ich habe es ja heute erst gemacht. Ich war heute einen bei. Neuen Sound demnächst. Beziehungsweise ist der in einigen schon ausgerollt. Mach nochmal. Ich möchte nochmal hören, den neuen. Den neuen? Ja, na, wer. Nee, und jetzt, damit füllen wir jetzt die gesamte Folge. Nein, das Ding ist, ist ja ein Podcast. Nein, mich nervt immer, dass auch. Warte, Spiel? Okay. Nee, mich nervt immer voll in der U-Bahn, im U-Bahn-TV. Ja. Da wird immer ein Bild gezeigt. Das Bild gucke ich mir nicht an. Dann kommt Text und da steht da das neue Album von sowieso. Und dann denke ich so: Oh, jetzt zeig nochmal das Bild. Jetzt will ich gerne das Bild sehen, weil der Text hat mich interessiert fürs Thema. Das ist auch falsch rum. Hm. Und genauso ist hier, wir sagen, das ist der neue Sound fürs Kartendingens und dann sagt man sich, oh, jetzt würde ich ihn gerne mal hören. Ja. Also es ist der Sound, wenn man mit der Girocard bezahlt. Aber wirklich, wann wie bezahlst du, wenn du an der Kasse beim Lidl? Wie? Na, ich hole meine EC-Karte raus, ja, und halte die an das Gerät. Und dann? Und dann kommt ein Bestätigungston. Das kommt bei mir nie. Na, selbstverständlich. Werde ich beim nächsten Mal nochmal drauf achten. Ich mache das so oft, zweimal die Woche. Nächstes Mal versuchst du einfach eine EC-Karte und nicht deinen Büchereiausweis. Nicht dann klappt das auch. Meine Fahrkarte. Genau. Glaube ich nicht. Also ich werde es überprüfen. Das Internet lügt doch nicht, aber, oder Marc? Oder ist es vielleicht... Habe ich den Falschen gefragt. Ich gehe ja zu dem Supermarkt mit dem L, ne? Ja. Wenn wir keinen Namen sagen. Ja. Und da habe ich das noch nie gehört. Achte mal drauf. KaldW. Genau. So, haben wir es ein bisschen aufgelockert? Nein, ich wollte nur, das passte, weil René. Aber es ist ein schönes Geräusch. Eine visuelle Situation hier im Podcast. Und jetzt wolltest du quasi ausgleichen. Und das musste ich ausgleichen. Ein visueller Podcast. Ja. Habt ihr Lust auf Musicals oder eher nicht? Willst du was vorspielen? Nicht? Nee. Ich lehne mich ganz zurück. Moment nicht? Jetzt gerade nicht? Nee. Ich will nach Hause. Du willst auch einen langen, harten Arbeitstag. Jetzt kommt der Verlosungsteil. Wie der Verlosungsteil? Entschuldigung, wenn du hier Musicals anteaserst, dann hast du hoffentlich auch Karten zu verlosen. Nee, das hättest du dann mal sagen sollen. Ja, nee, ich habe, wenn es dem Podcast hilft, habe ich jetzt Lust auf Musicals. Ich hätte übrigens Lust auf Musicals. Dann mach mal eine Einleitung. Warum? Ach so, das ist seine Hausaufgabe. Er sollte doch rausfinden, welche Musicals in Berlin gerade laufen. Genau. Ach so, warte, ich mache eine Einleitung. Jetzt kommen wir zu dem Teil, in dem ihr erfahrt, welche Musicals aktuell in Berlin laufen. Denn Berlin ist auf Platz 4 der Musical-Städte. Musical-Hauptstädte der Welt. Auf keinen Fall. Ich glaube, dazu gibt es zu wenig. London, New York und Paris. Hamburg. Hamburg, richtig. Hamburg. Logisch. Und dann kommt Berlin und Paris. Ja, genau. Kennt ihr denn irgendwelche Musicals, wo ihr sagt, die sind garantiert in Berlin? Oder welche Musicals kennt ihr überhaupt? Also ich kenne König der Löwen. Ja, okay. Den haben wir ja in Hamburg gesehen. Okay. Na? Fangen wir mal an mit Shakespeare. Was könnte es von Shakespeare für ein Musical sein? Romeo und Julia. Ja, ist ja auch einfach, weil wird ja die ganze Zeit gerade Werbung gemacht in Berlin. Habe ich nicht gesehen. Denn? Laufen wo? Im Theater des Westens. Siehst du? Und zwar ab sofort. Für circa ein halbes Jahr, ab sofort? Kann man Romeo und Julia, Liebe ist alles, sich anschauen. Ach so, Moment. Liebe ist alles. Ja, ja, Liebe ist alles, ja. Ist aber der Titel eines Songs von Rosenstolz, dann ist es doch ein Rosenstolz-Musical. Und dann ist es nicht direkt Romeo und Julia von Shakespeare. Das ist nach Shakespeare. Das muss ganz frei nach Shakespeare sein, weil eigentlich ist das die Musik, die oder Story dahinter ist wahrscheinlich, genau. Das ist der männliche Part von Rosenstolz. Ja, der hat genau, ne? Liebe ist alles, kennt man auch als Song, genau, hast du recht. Ich würde es jetzt vorsingen, aber das geht aus rechtlichen Gründen leider nicht. Liebe Hörer, wir wollen euch schützen. glaub mir, René, so wie du es singst, ja. Wenn wir rechtlich damit kein Problem haben. Genau. Liebe ist alles. Da kennt eh keiner was, ja, genau. Kein, genau. Okay, nächstes Musical. So, ehrlich gesagt habe ich beim Durchgucken wenig Bekanntes gefunden, also wo man jetzt sagt, wow, das haut einen vielleicht um. Damit ist die Rubrik durch, das war ja mal kurz. Nein. Also es ist ja immer so, wenn man einen Titel von einem Musical sieht, kommen ja so die Ideen, wäre das was für mich oder nicht, ne? Interessiert mich der Inhalt oder so. Zum Beispiel Romeo und Julia finde ich zum Beispiel ganz spannend. Ist bestimmt echt? Ganz nett. Naja, zum Leute sterben. Wegen der Musik super. Natürlich auch. Ne? Also nee, das würde mich nur dann interessieren, wenn die Musik von Sergei Prokofjew gespielt würde. Ja. Romeo und Julia. Ja, könnte auch sein. Ansonsten ist es musikalisch. Das ganze Gegenteil so wäre natürlich dann Tabaluga. Tabaluga, ne? Peter Maffay. Ja, richtig? Sehr schön. Genau. Starlight Express. Für warte, Kinder. Warte. Tabaluga, wo? Variiert. Und an unterschiedlichen Orten. Laut berlin.de. Okay. Ja. Heute nach Köln, morgen Mariendorf. Wahrscheinlich. Ja. Dann haben wir noch Die Amme. Nee, warte, du hast eben gerade einen gesagt, anderen, nach Tabaluga. Ich habe Starlight Express gesagt. Das aber das läuft nicht in Berlin. Bochum läuft das, ne? Nee, ich war immer noch bei der Frage, was kennt ihr für Musicals? Ach so, okay. Starlight Express ist, glaube ich, Hamburg. Nein, ich weiß Bochum. Nicht. Bochum ist doch Starlight. Ist doch das mit den Rollschuhen, Schlittschuhplatz. Mit der Eisenbahn. Das ist bestimmt auch spannend, wenn die da an dir vorbeiziehen. Mit den Schlittrollen. Ja, genau. Die Amme, leider meine Notiz. Ich habe die nämlich nochmal geändert oder ändern lassen von meinem Kollegen Shetty. Hast du leider falsch zusammenfassen und, lassen. Die Amme, es ist irgendwie ein Teil. Ach, Emmy. Was aus irgendeinem anderen, war das nicht Shakespeare, war es nicht, ne? Nee. Nee. Es ist irgendwie so ein Blick auf eine spezielle Rolle aus einem anderen Musical. Habe ich jetzt leider vergessen, kann ich euch nicht sagen. Das Musical zum Musical. Richtig, aber das ist auch im Theater Sekundärliteratur. Des Westens. Theater des Westens spielt viele Musicals, kann ich sagen. Dann haben wir noch Ghost, Nachricht von Sam. Ach, okay. Der Film war gut, das Musical kann nicht besser sein. Im Blumex Theater. Wo ist das Blumex Theater? Das ist da, wo die Blumen Group spielte. Richtig, genau. Das wurde gegenüber von der Spielbank. Musical Theater am Potsdamer Platz. Ah, ich hätte gedacht, direkt an der Spielbank? Ja, gegenüber. Ja, aber direkt an der Spielbank ist doch auch so ein Konzertsaal, so ein großer. So ein ist dasselbe Gebäude quasi. Ach so, nee. Ich dachte, die Blumen Group wäre genau gegenüber gegenüberliegenden Gebäude. Ja. Ach so, aber an der Spielbank dran ist doch, wenn Filmfest, wenn hier die Berlinale ist, dann ist die immer an der Spielbank und zwar nicht in den Eingang Spielbank, sondern den anderen Eingang. Da, wo das IMAX. Was ist denn das für ein. Nein, da ist kein Kino drin gewesen. Ja. Ich finde raus, wie das Gebäude heißt. Da ist es aber. Lutz. Oder Olaf. Je nachdem, wie du fragst. Oder Peter. Gut, Stefan, weiter. Ist auch egal, genau. Was haben wir noch? Egal. Ich wir haben aber schöne Sachen, zum Beispiel Aladdin, das Musical. Wäre das was für Gott, euch? Oh Gott. René, für dich? Ein Kinderfilm als Musical. Für mich klingt es irgendwie so, lass uns irgendwas machen, ob das ist ein Musical. Ja. Genau. Oh, das ist ja der Trend, der seit 10 Jahren in der Musical-Welt. Weißt du, wie im Englischen Aladdin und Jasmin heißen? Nee. Aladdin und Jasmin? Aladdin und Jasmine. Ah ja, sehr gut. Nein, ich fand's super betont. Nein, super ich fand's, betont, nein, ich fand's super witzig, weil ich habe gedacht, die haben ja völlig andere Namen. Ja, ist ja völlig anders. Ne? Dann Cabaret haben wir noch. So eine 1920, 1930er Jahre Musical. Wäre das was für dich, Marc? Nein. Weil so alt bist was, du dann Cabaret doch. Ist ein Cabaret ist ein Musical? Ja, gibt es auch. Ne, es ist ja nur eine Form der Darstellung. Ne? Kann es natürlich auch in anderen Sachen, in anderen Varianten geben. Das ist zum Beispiel am Tippi, am Kanzleramt. Na? Im Tippi am Kanzleramt, ja. Wenn nicht gerade der Kommentatoren-Talk von Radio 1 am Wochenende dort läuft. Immer live, 12 Uhr. Das nächste Mal wieder am 16. November, ja. Können wir jetzt schon mal teasern. Ich würde so gerne da mal hingehen, aber die Karten sind ja schon immer Jahre. Wird doch immer live im RBB-Fernsehen übertragen. Ja, das ist richtig. Ja. Aber live des Morgens zu sehen im Fernsehen, nee. Also dann lieber direkt hingehen. Mhm. Interessant fand ich, das, was Marc die ganze Zeit. Warte. Ja? Wir haben eine Marlene piept. Ja, wir haben eine Information. Also nur um das mit dem nochmal klarzustellen. Am Marlene-Dietrich-Platz, ja, ist die Spielbank Berlin, ja, im selben Gebäude, ist das Theater vom Potsdamer Platz. Ja. Und auf der gegenüberliegenden Straßenseite Blumex ist das Blumex Stage. So, nur um es mal. Gott also, sei Dank, ist der Abend gerettet. Und die, oder Berlin, die Berlinale findet immer in diesem Theater am Potsdamer Platz statt. Ja. Jeden Februar. Und da ist auch sonst anderes Zeug gewesen. Da waren meines Erachtens auch so Udo Lindenberg Musik. Gibt es nicht so ein Udo Lindenberg Musik? Ja. Udo, gibt es auch, ja, aber es wird. Ist das in Hamburg? Müsste eigentlich logischerweise in Hamburg sein, oder? Boah. Weil da ist ja auch sein Museum, sein. Seine und da wohnt er. Begegnungsstätte sozusagen, wo man ihn besuchen kann. Da war mein Nachbar schon mal. Hier, ich habe eine Beschreibung. Theater am Potsdamer Platz. Ja. Berlins zentrales Musical-Theater mit großem Saal, Bars und was? Aber ist es das Blumex? Nein, ist es nicht. Na genau, das ist nämlich sechs Etagen. Das Blumex ist ja neu. Das ist auf der anderen Straßenseite, ja. Ja, da wo die Blumex-Gruppe gespielt hat. Ja, quasi genau auf der anderen Straßenseite, genau. Na? Wir drehen uns im Kreis. Ja, aber jetzt haben wir zwei Musical-Theater. Ja, ja. Ihr geht schon ins Richtige. Genau. Interessant fand ich, auf der Seite stand das, was Marc jetzt zuletzt immer sehr empfohlen hat, was auch immer ein Tipp ist, nämlich das Blinded by Delight. Das wird auch als Musical teilweise verkauft, also als große Show halt, ne? So im Friedrichstadtpalast. Auch eine Revue ist das. Richtig. Weil der Friedrichstadtpalast ist ja ein Revue-Theater. Revue-Theater, genau. Kennt ihr im Wintergarten? Ja, da war ich auch schon. Ja. Da war ich auch schon. Varieté. Jetzt kommen wir zu was aus dem anderen Bereich. Du isst und dir fliegt ein Jonglierer oder eine Schwebeartistin auf den Teller. Genau. Kannst du kräftig zubeißen. Im Admiralspalast gibt es Six, das Musical. Und Six. Da geht es darum, S-I-X. Mhm. Die sechs Ehefrauen von Heinrich den Achten erzählen ihre Geschichte in einem modernen Pop-Konzert. Ja, weil die wurden alle von ihm hingerichtet. Tja. Und dann haben wir natürlich noch spezifische, so saisonspezifische, kurzzeitig vorhandene Musicals. Zum Beispiel, was jetzt auch aktuell wird, eine Weihnachtsgeschichte. Das märchenhafte Musical. Oh. Also nach Dickens. Dickens, eine Weihnachtsgeschichte mit Scrooge. So ist und es. Dem Scrooge und Co. So ist Geister, es. Ne? Den Geistern. Die Geister der Gegenwart, Vergangenheit. Herz und Besinnung zu Weihnachten. Und genau, das findet auch am Marlene-Dietrich-Platz im Blumex-Theater. Wo ist das nochmal, René? Das ist gegenüber von der Spielbank Berlin. Ja, komm, und in dem Gebäude von der Spielbank Berlin ist das Bank. Theater am Potsdamer Platz. Und wir hatten ja schon Tabaluga. Das ist das berühmteste Musical-Theater Berlins, ja, gegenüber von dem Blumen. René, Ruhe bitte. Ach so. Genau. Marc, du weißt, wo seine Spur runter. Aber ich habe mich gerade angeguckt, als hätte ich eine neue Information abgegeben. Ja, aber für mich neu. Dann gibt es noch Abenteuerland. Von? Pur. Ja, aber Abenteuerland. Abend. Pur. Nein, Abenteuerland. Von Pur. Nicht Abenteuer. Das Pur-Musical? Abenteuer. Ja, richtig. Das wird ja nicht besser. Richtig, ja. Genau. Das gibt es im Admiralspalast. Und dann kommt noch was, was eigentlich ganz interessant klingt. Das irgendwas ist doch immer Musical. This is the greatest show. Die größten Musical-Hits aller Zeiten. Als Musical. Auch temporär. Ein Musical in einem Musical. Im Tempodrom. Boah, das ist dann die 12. Verwertung eines also jahrzehntealten Stoffes. Temporär. Wahrscheinlich. Hast du gehört? Temporär im Tempodrom. Temporär im Tempodrom. Daher der Name wahrscheinlich. Boah, wir bauen uns ein künstliches Franchise und wringen das aus, bis kein Cent mehr rauskommt. Also ich muss ehrlich sagen, das letzte hat mir eigentlich mit am besten gefallen. Das was ist das letzte? Das Musical. Also so ein Medley. Ah, vielleicht auch nicht schlecht. Dann hast du alle mal gesehen, kannst du dann sagen. Ich glaube, da geht es wirklich nur um die Musik, oder? Ja, aber ist ja auch cool. Was kostet? Was kostet? In ganzen Sätzen, René. Was kostet das? Checkst du? Das Crazy. Das Crazy. Das Crazy wollte ich gerade sagen. Ja, genau. Bin noch nicht so mit der Jugendsprache. Nein, also es gibt jede Menge Musicals in Berlin und ich werde mir mal eins raussuchen und das dann mal testen. Ah, geil. Ja. Doch, heute mir nicht hingeht. Nee. Tanz der Vampire habe ich mal gesehen im Theater des Westens mit Tina. Das, ist das, das war, noch? Nee, ich glaube Jahre nicht, ne? Genau, wollte ich auch sagen. Aber es war doll. Es war eine dolle Nummer. War richtig doll. Also ich war im Admiralspalast, aber ich kann mich nicht daran erinnern, was ich da geschaut habe. Dann war es schlecht. Nee, es war aber klein. Der Admiralspalast, so riesig ist der nicht. Ja, macht doch nichts. Kann doch trotzdem gut gewesen sein. Ja. Aber ja nicht Musical? Nein, ich kann mich nicht erinnern, es war zu klein. Nee, aber ein Musical in so einer kleinen Location geht doch gar nicht. Doch, die singen doch total laut. Ja, das passt schon. Echt? Also ich glaube, Tanz der Vampire war auch ein relativ kleines Ding. Also ein Musical, was macht ein Musical aus? Einfach natürlich eine geile Show, eine gute Bühne, coole Künstler, die dann auch durch die Reihen rennen. Ne? Das habe ich ja auch beim König der Löwen gesehen. Das war spektakulär. Finde ich völlig, ist mir völlig Wumpe. Ja, und eigentlich ausmacht es, dass die statt zu sprechen, singen die. Genau. Ja. Die Musik. Guter Sound. Musical macht die Musik aus. Genau. Und beim König der Löwen wird die ja auch teilweise live gespielt. Ne? Da siehst du ja links und rechts oben. Wie teilweise. Die dann, naja. Das sollte nicht vom Band Musical, kommen. Da wird alles live gespielt eigentlich. Richtig. Und das finde ich nicht eine teilweise. Mega-Leistung. Nee, nicht teilweise. Ja, das war falsch. Da habe ich übrigens, das fand ich sehr gut bei Buddy Holly, weil du bei dem Musical tatsächlich auch ein Konzert bekommst, weil Buddy Holly ist Musiker. Das heißt, es ging zum einen um die Geschichte von Buddy Holly als Musical und der hat dann natürlich auch seine Musikauftritte gemacht und man muss schon sagen, so ein Musical-Darsteller finde ich super begabt. Die können super gut schauspielern, die können super gut singen, die können teilweise auch Instrumente spielen. Schließen wir doch das Musical-Thema ab die mit können einer tanzen. Zentralen Frage. Okay. Welchen Stoff würdet ihr gerne als Musical verarbeitet sehen? Ich fange natürlich gerne an. Ja. Die Frage ist, könnt ihr das toppen? Das Alien-Franchise. Das als Musical. Das würde ich gerne sehen, weil die Musik im Alien-Universum, die ist wirklich nicht zu verachten. Teil 1, Jerry Goldsmith, sehr... Das hat schon was. Oh, wie sagt man? Ich komme nicht auf den Namen, aber sehr, sehr... Ich weiß nicht, aber ja, modern, ausdrucksstark und unerwartet. Und zweiter Teil war auch super, die Musik. Ich sehe Alien eher als Operette. Ich sehe dich auch eher als Operette. Was ich als Musical mir gut vorstellen könnte, ist Ghostbusters. Ghostbusters. Ja. Ja. Das hat was, okay. Das ist bunt, farbenfroh. Da ist ein bisschen was drin. Ich sehe schon, wie sie versuchen, den Geist zu fangen und auf einmal tanzen alle. Ja. Stefan, jetzt. Was würdest du? Jetzt sag nicht Disney. Disney zählt nicht. Ich hatte spontan, ich gute Zeiten, schlecht, nicht Quatsch. Ja. Irgend so eine Seifenoper als Musical wäre auch witzig. Geh doch mal von den Künstlern aus. Also es gibt das Michael Jackson Musical. Warte mal, was ist da das Thema? Na, Michael Jackson. Von Michael Jackson, möglicherweise. Ja, aber eine so Musical, ähnlich wie Buddy Holly? Ja. Ich glaube, ein Musical macht ja aus, dass es eine Geschichte erzählt. Ja, na, die Geschichte von Michael Jackson wahrscheinlich. Ne? Oh, das ist keine schöne gut Geschichte. Gut geraten, Stefan. Nee, war jetzt mal ins Blaue sogar. True Crime Musical. True Crime Musical. Ja, was? Aber. Bin ich zu unspontan? Wüsste ich jetzt nicht. Okay. Nimm mal irgendwas. Guckst du gerne Filme? Filme, klar. Also jetzt Serien oder Filme. Ich könnte mir vorstellen, dass. Also ich gucke ja sehr gerne aktuell jetzt auch Wednesday, ne? Und das ist ja auch coole Musik eigentlich immer. Ja gut, das würde auch muss gehen, ich sagen, ja. Die gefällt mir. Eigentlich geht alles als Musical. Das ist wie dieses, kennt ihr dieses, irgendwelche Musikstücke als Blast von der Blaskapelle gespielt? Da geht ja auch alles. Da habe ich DJ Bobo gehört. Ja. DJ Bobo von so einer. DJ Bobo, ich wette, das gab es schon. DJ Bobo Musical, oder? Das Britney Spears Musical, ich glaube, das gab es wirklich, oder? Nein. Sicher? Ja. Google mal, René. Was? Du kannst René doch nicht während einer laufenden Aufzeichnung bitten, doch etwas die ganze zu googeln. Nee. Ist doch die ganze Zeit genau, das macht er dann doch, nämlich. Nein, er fragt doch immer mich, weil ich der Einzige bin, der weiß, wie es geht. Ja, uh-huh. Genau. Ich würde fast sagen, Britney Spears Musical? Schon mal nein. Okay, ihr könnt schon mal. Völlig unspannend. Ihr könnt schon mal eure Einsätze auf den Tisch legen? Ich würde spontan ja sagen. Ich sage auf jeden Fall nein. Für wie viel Euro? Ist egal, sag einfach die Lösung. Es gibt es geht um den letzten Schokomuffin, den wir noch haben. Es gibt mehrere Britney Spears Musicals, wie das Broadway Musical. Sag ich doch. Once Up in a One More Time. Bin noch hier. Dass ihre Hits mit einer Märchenhandlung verbindet. Ja, ist ja auch geile Musik. Also die Musik ist toll von Britney Spears. Deine Meinung? Nö, also die spielt man ja heute teilweise noch. Ja, das ist kein Grund dafür, dass das jetzt irgendwie besonders gute Musik wäre. Marc, dass du keinen Geschmack hast, das wissen wir ja inzwischen. Ja, ja. Stefan, das ist eben Geschmackssache. Stefan schreit regelrecht, Hit Me Baby One More Time. Richtig, genau. Ne? So Marc, bitte, los. So ist es. Hit Me Baby One More Time, schreit er. Nein, keine Ahnung. Aber ich finde, wenn die Musik cool ist, dann und du wie wär's mit Star Wars irgendwie? Star Wars ist eines der größten Franchises überhaupt. Ja. Das Ding ist es bietet sich absolut an für so etwas, aber es ist noch so stark, das Franchise, dass sie sehen da noch keine Notwendigkeit. Ja. Soweit an die fünfte Verwertung zu geben, dann ein Musical draus zu machen. Das hört sich an, als wenn du gerade gesagt hast, soweit sind sie noch nicht gesunken. Ja, genau das. Mhm. Obwohl Titanic, so Marvel Musical, Titanic ist auch prädestiniert. Ja. Das ist genau die richtige Zielgruppe. Ja. Und ob du den Film jetzt in gesungener Form stattfinden lässt oder nicht, macht dann auch keinen Unterschied. Das Minions Musical. Gibt es das? Nein, aber das bietet sich wirklich an. Ja. Mach mal eine Kostprobe. Wieso ich? Na, okay. Nee, ich dachte, du bist ja so der Kreative aus dem Podcast. Ja, aber. Habe ich mich geirrt. Also, muss auch sagen, aktuell. Was stellst du dir denn vor? Aktuell dass ich jetzt ein gelbes Kostüm anziehe. Ich warte mal. Ich hab hier eins in meiner rechten Hosentasche. Augenblick, Moment. Ich wollte gerade sagen, aktuell siehst du den Minions am ähnlichsten. Jetzt musst du noch so reden wie die Minions. Ich sehe, ja, genau. Ja. Was siehst du? Ich sehe auf jeden Fall nicht wie ein. Aus? Doch, guck sie doch mal an. Ich habe das von dir entworfene, irgendwas ist doch immer, Werbet-T-Shirt an. Ja, und das ist nun mal gelb. Ja, und deswegen kommen jetzt alle auf die Idee. Genau für diesen Gag habe ich das von langer Hand geplant. Und wenn du dich umdrehst, hast du wahrscheinlich noch nicht gesehen, dass ein großes Auge hinten auf dem Rücken ist. Ja. Aber irgendetwas. Ja, so also wenn du Minion nachmachen willst, auf Teufel komm raus, dann lehn dich nicht so weit aus dem Fenster und versuche deren Stimme irgendwie nachzumachen, sondern sag einfach Banana. Ja, okay. Das reicht dann meistens. Ja, genau. Ich bin da nicht Insider genug. Nee, ne? Viel zu lernen du hast. So ist es. Ich habe eine Frage zum Lotto. Zum Lotto? Lotto? Okay, ich habe euch jetzt erstmal weitermachen. Gut. Wolltest du noch irgendwas sagen? Nee, das war gestern. Musical sind wir da durch, oder? Ja, absolut. Durch, ja. Ich bin sowas von durch. Wir hatten das Thema mal Lotto. Stefan, du spielst nicht? Nein. Du spielst? Ja. Du weißt schon, dass das Glücksspiel ist und Glücksspiel in Deutschland verboten ist? Nein, das ist nicht verboten. Das ist staatlich organisiert. Ach so, ja, okay, du hast recht. Deswegen gibt es auch mal die Hinweise, Glücksspiel kann süchtig machen. Genau. Whitelist. Und nur staatlich organisiertes Glücksspiel ist nicht verboten. Ja, ganz genau. Wie viel gewinnt man so in der Regel? Nicht. Die Bank gewinnt immer. Es sei denn, du hast unfassbar viel Glück. Das heißt, du wirst an einem Tag von einem Blitz getroffen und am nächsten Tag gewinnst du einen Sechser am Lotto oder umgekehrt. Die Wahrscheinlichkeiten sind ähnlich. Okay, aber dann nochmal das Lotto-Prinzip, weil ich es mich neulich gefragt habe. Ich kenne junge Menschen, die mit Lotto nichts am Hut haben und jetzt erstmal gesagt haben, das klingt interessant, ich würde es auch mal probieren. Und die haben das in einer Weise beschrieben, wie es mir völlig unbekannt war. Und zwar haben die Lotto online gespielt. Lotto online. Also unsere Generation ist ja im Lottoladen groß geworden. Im Lottoladen groß geworden. Also nach meiner Vorstellung, und deswegen ist gut, dass du spielst, weil du kannst das jetzt mal gerade rücken, nach meiner Vorstellung geht man in einen Lottoladen rein, nimmt sich so einen Zettel, kreuzt seine Zahlen an, schreibt seinen Namen drauf und gibt den Zettel ab und bezahlt dann wahrscheinlich. Du schreibst keinen Namen auf. Genau. Nicht? Nein. Woher wissen die denn, dass du das warst? Also nimmst den Schein ja wieder mit. Ja. Deswegen nicht verlieren den Schein. Das ist ja das Besondere, also das ist eine der Besonderheiten beim Lotto, das ist komplett anonymisiert. Bis zu dem Zeitpunkt, wo du gewonnen hast. Das heißt, es ist in deiner eigenen Verantwortung, dann wieder hinzugehen und zu sagen, ach übrigens, ich habe jetzt mal meine Zahlen kontrolliert und ich habe festgestellt, ich habe etwas gewonnen. Ich möchte jetzt meinen Gewinn einstreichen. Okay. Aber du bist natürlich nicht gezwungen und niemand weiß, wer der Gewinner ist. Sie wissen nur, der Schein wurde in der und der Lottofiliale abgegeben. Das ist alles, was sie wissen. Okay, das heißt, du bist selber dafür verantwortlich, deinen Gewinn zu holen. Ja. Das heißt, du gehst, wenn du jetzt einen Sechs am Lotto hast, gehst du in die Lottoannahmestelle, legst den Zettel auf den Tisch und sagst, ich möchte gerne mein Geld. Ja, wenn der Gewinn so groß ist, Dann gehst du normalerweise zur Lottozentrale oder aber der Lottoladen verweist dich dorthin, weil im Lottoladen selber kannst du nur Gewinne von bis, was ich, 1.000 Euro oder so abholen. Meine Überlegung war, was ist dann, wenn jetzt ein unbedarfter Mensch, der sagt, ich habe die Lottozahlen nicht gesehen, geht in den Lottoladen, gibt den Zettel ab und sagt, können Sie mal prüfen, ob ich gewonnen habe? Nein. Dann guckt der Lottoladenbesitzer, sagt, oh, es ist ein Sechser am Lotto. Nee, tut mir leid, Sie haben leider nichts gewonnen. Nee, das ist doch automatisiert. Und da wurde mir gesagt, macht das sich strafbar. Und da wurde mir gesagt, genau, dass sowas nicht passiert, wendet man sich tatsächlich an die Lottozentrale. Und heute ist sowieso anders, weil du machst das alles online. Ja. Du guckst auch kein Lotto mehr im Fernsehen, sondern du gehst in deine Lotto-App und siehst, ob du gewonnen hast. Im Prinzip ja, aber. Machst du das noch? Ja, das mache ich. Ja. Okay. Also, auf dem Lotto-Beleg, quasi dem Bon, ist ein Strichcode drauf. Mhm. Und den kannst du mit der Lotto-App dann abscannen. Es ist allerdings sehr unzuverlässig und überhaupt nicht zeitnah. Das heißt, Samstagabend ist die Ziehung der Lottozahlen, Sonntag früh stehe ich auf, bitte? Oder Mittwoch. Oder Mittwoch, wenn man so der Meinung ist, man müsste Mittwochslotto spielen. Mhm. Ja, aber ich bin so ein Samstagslotto-Kind. Okay. Egal. Ich stehe dann Sonntag früh auf, schnapp mir meine App, gehe zu meinem Lottoschein und möchte wissen, habe ich gewonnen und wenn ja, wie viel? Mhm. Und es ist unzählige Male passiert, dass er zu mir gesagt hat, Gewinnanfrage nicht möglich, versuchen Sie es später nochmal. Also eine völlig unspezifische Fehlermeldung, du weißt nicht, was los ist. Überlastung. Nicht Überlastung, auf keinen Fall. Kann ich mir nicht vorstellen. Also Lotto, staatliche Institution, kann sich eine vernünftige AWS-Instanz leisten und was ich mehr als 100 Abfragen da pro Stunde irgendwie bearbeiten. Was Marc sagen will, ist, die haben eine ordentliche Serverinfrastruktur, in der eigentlich alles glatt laufen sollte. Sollte glatt laufen, genau. Oder aber sie versuchen, noch mehr Geld zu sparen, keine Ahnung. Na, jedenfalls, das dauert manchmal irgendwie 1-2 Tage, bis ich da dann das irgendwie da abfragen kann. Mhm. Und ja, aber dann geht's eben. Also aber ist nicht da, zeitnah, aber es geht. Also du hast doch in der Lotto-App, hast du doch deinen Account wahrscheinlich, oder? Nee, der ist auch dort anonym alles. Ja. Ach so, okay. Weil sonst könnte man sich ja vorstellen, dass es genau den umgekehrten Weg geht. Sobald die Quoten oder die Gewinnsummen verfügbar sind. Dass du eine Push-Nachricht kriegst. Genau. Nein. Sowohl der Schein als auch die App sind komplett anonym. Okay. Ohne Konto. Weil ich kann das mich heißt, erinnern, du musst den Schein wieder in Augapfel hüten. Ja, natürlich. Auf jeden Fall. Darfst du nicht verlieren. Das ist wie ein Geldschein. Dann ist es los. Und ein ganz aktueller Fall ist ja, ich weiß gar nicht, ob die ihn schon gefunden haben, aber die haben ja vor einigen Wochen. Der hat selber 2 Wochen gewartet, weil er musste es erstmal selber sacken lassen, dass er jetzt. Und erstmal kündigen, klar. Wie viel hat er gewonnen? 60 Millionen? Ja, irgendwie so. Und den haben sie auch über die Medien in den Nachrichten wurde berichtet. Hier, da gibt es in Berlin gibt's einen Lotto-Millionär. Und da hat er das einzig Richtige gemacht, hat sich so gedacht, leck mich doch am Arsch. Bloß weil ihr schreit, komme ich doch jetzt nicht aus meinem Loch gekrochen. Wie lange hat man Zeit, weißt du das? Ja, du Monate. Ja. Okay. Das dauert, bis das verfällt. Und ich kann mich erinnern an meine Kindheit und Jugendzeit. Meine Eltern haben auch immer Lotto gespielt, Mittwoch und Samstag, da haben wir es. Und? Oh, die waren reich. Ja, und wenn wir zum Beispiel verpasst haben, die Lottoziehung im Fernsehen zu sehen, früher gab es die ja noch, heute gibt es die, glaube ich, im ganz großen. Zeitung. Ist ja nicht mehr so. Die gibt es nach Internet, wie vor ne? noch live im Fernsehen, ja. aber eben nicht mehr in der Haupt-ARD, sondern ja. da gibt es einen entsprechenden Spartensender dafür. Genau. Und? Man hat dann immer sofort im Videotext auf den entsprechenden Seiten geguckt, die Zahlen. Ne? Und dann, der Gewinnquoten? Ne, die standen ja dann auch im Videotext ein paar Stunden später. Aber die Quoten, die kriegst du auch erst am nächsten Tag. Ja, klar, genau. Aber da standen sie zuverlässig da. Aber auch deine Zahlen hast du ja dann erstmal geguckt und erstmal abgestrichen. Ja. Und ja, das ist Lotto. Dazu kann ich aus meiner Sicht irgendwie noch was sagen. Du hast wahrscheinlich noch technische Fragen. Wollen wir die erst durchgehen? Nee, ich habe dann noch Zahlen, Daten, Fakten, ZDF. Ah, Zahlen, Daten, Fakten. Okay, dann komme ich erstmal mit den spannenden Sachen. Lotto ist per se ja etwas Gutes, weil aus dem Topf der Gelder, die du als Lottospieler bezahlst, das geht alles in einen großen Topf, da ist nur ein bestimmter Teil, der wieder ausgeschüttet wird als Gewinne und der Rest geht quasi in einen bestimmten Fonds und daraus werden viele soziale Projekte irgendwie gefördert. Mhm. Also von daher tut man immer etwas Gutes. Die Lotto-Mitarbeiter bezahlt. Aber, ja, zum Beispiel. Auch eine Frage, vielleicht kannst du die beantworten. Warum gibt es denn kein zentrales Lotto? Warum gibt es Lotto Berlin, Lotto Brandenburg? Ist das so? Ja, warum ist das so? Hey, wie viele Lottos? Bundesland sah seinen eigenen Geldtopf. Aber wie viel Lottozahlen ziehen die? Nee, wieso? Das ist ja dieselbe Ziehung. Ach so, ist wie nur bei einer Krankenkasse. Du hast eine Krankenkasse und dann hat die mehrere Departments. Ich AOK Nordost, AOK Südwest. Ja. Irgendwie anonyme O-Saftkipper. Ja, also pass auf, ich habe... AOK, merke ich. Merkt ihr mal AOK? Ich möchte jetzt erstmal von euch wissen, was denkt ihr, wie viel Euro Umsatz macht Lotto im Jahr? Im Jahr. Umsatz heißt, riesig. Wie viel Geld wird erstmal Richtung Lotto... Das ist eine Schätzfrage. Ist eine Schätzfrage. Jetzt. Stefan, möchtest du zuerst oder soll ich zuerst? Ich weiß es nämlich nicht. Ich habe eine Zahl recherchiert. Ja. Also die spielen ja 53 Wochen Lotto. 52. Oder 52. Ja. Also jede Woche Lotto, ja, okay, ja, gut. Klar, jede Woche Lotto. Zweimal. Und wie viel? Zwei Ziehungen, Mittwochs und Samstag. Also wie viel Geld fließt da? Also haben wir schon mal in Richtung Lotto. 150 und jetzt wie viele Nullen? Wie viele Nullen machen wir ran? Mehr. Pro Jahr hast du gesagt. Im Jahr, genau. Umsatz im Jahr. Ja, ist Umsatz. Oder sagen wir mal Einnahmen. Ihr könnt ja erstmal. Nee, ist egal. Nee, Umsatz. Umsatz. Also, ja, ist Umsatz ja blöd ist gesagt Umsatz. Einnahmen. Also, welches Geld kommt, wie viel Geld wird in Lotto gesteckt? Genau. Ja. Ihr könnt es ja im Monat ausrechnen und dann mal 12 rechnen, dann habt ihr einen Jahresumsatz. Das hilft nur als sehr, kleiner Tipp. Keine Vorstellung. Ich glaube, das ist extrem viel, weil es gibt ja nicht das Lotto, sondern es gibt ja verschiedene Spielmöglichkeiten und da sind dann natürlich dann unterschiedliche Preise, die jeder zahlen muss. Nein, nein, alles, was zu Lotto dazu zählt. Also, die Superzahl und genau. Super 6 und ja. Spiel 77, mit Zusatzzahl, das gehört alles mit dazu. Aber nicht Glücksspirale, das ist dann wieder was anderes. Das ist zwar auf demselben Schein drauf, das ist aber eine andere Lotterie. Also, Lotto, ich sage 1,5 Milliarden. 1,5 Milliarden, sagst du? Das sind 1.500 Millionen. Und was sagst du, Stefan? Pro Jahr. Ich wäre... Höher oder niedriger? Niedriger. Niedriger, okay. Gut, dann können wir auflösen, das sind 8 Milliarden. 8 Milliarden pro Jahr. Ja. Und jetzt die fast noch spannendere Frage, genau, apropos Gewinn. Wie viel Milliarden, jetzt habe ich ja schon gesagt, dass es Milliarden sind, wie viel Milliarden werden ausgezahlt? Deutlich weniger. Da werden doch keine Milliarden ausgezahlt. Ich glaube, da wird nicht eine Milliarde ausgezahlt. Doch, es werden Milliarden ausgezahlt. Weil die ganz kleinen summieren sich, die kleinen Gewinne, oder? Na, dann sage ich eine. Nee, ist tatsächlich die Hälfte. Wirklich? 50%? Okay. Nach meiner Recherche sind 4 Milliarden, wird im Jahr ausgezahlt. Mhm. Interessant. Weißt du denn? Aber es ist nur die Hälfte, also mich ärgert das schon, da zahlen so viele Leute nein, nein, ein. Nein, das ist ja wie gesagt ist der Sinn dahinter. Ja, offenbar, siehst du, das wusste ich gar nicht, dass die, jetzt müsste man mal gucken, wie sich das Geld dann aufschlüsselt, das wäre natürlich auch interessant. Das ist dasselbe Prinzip wie hier so die Fernsehlotterie oder Aktion Sorgen kennt jetzt alle. Mhm. Also alles ist dasselbe in grün, letzten Endes. Weißt du auch, wie viel jeder Deutsche für Lotto ausgibt pro Jahr? Nee. Also ich gebe 0 Euro aus. Wie viel gibst du aus? Ich gebe 0. Und du 12. Was 12? 12 Euro. 12 mal 12 Euro. Sind? 144. 144, ja. Dann würde ich sagen 144 Euro im Jahr. Im Jahr? Nein, es ist deutlich mehr. Ui. Mhm. Wie viel nimmst du rein? Ach, kann ich mir ausrechnen? Die Bank gewinnt immer. Die Hälfte davon. Das Jahr. Aber jetzt müsste man natürlich eigentlich so fair sein, dass Marc nochmal seine Zahlen uns nennt. Ja, alle. Ja, du glaubst nicht, dass ich meine Zahlen im Kopf hätte. Würdest du, ich habe eine Frage, Marc. Würdest du ich habe doch nicht nur einen Tippschein, sondern ja. Also nicht nur ein Tippfeld mit 6 Zahlen, sondern es sind mehrere. Tina hat 5 Felder. Ach so. Und ich, nee, es sind ja immer 12 Felder. Also Tina hat 6 Felder und ich habe 6 Felder. Das heißt ja mehrere Scheine? Nein, das ist ein Schein. Auf einem Schein sind 12 genau. Felder. Ich hätte gesagt, man sucht sich 12. Wie viele Zahlen werden gezogen? 6 plus irgendwas, ne? Das hätte ich gesagt, man darf 6 Zahlen ankreuzen und fertig. Das wäre dann ein Feld. Ja. Aber man kann mehrere? Ja. Und aber jedes Feld kostet natürlich extra. Aber wird dann auch gemixt? Oder hast du jetzt einfach, deswegen sag ich ja, du hast mehrere Scheine eingereicht? Nein. Das heißt, du kannst kombinieren. Du kannst in dem ersten Feld 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mhm. Im nächsten Feld machst du 7, 8, 9, 10, 11 und 12. Aber du musst nicht, ne? Und wenn die 12 und die 1 kommt, ist das dann Treffer? Nein, das ist ja jeder Block steht für sich. Das sag ich doch. Also hast du mehrere. Nur ein Schein mit 12 Feldern. Also 12 Versionen des Scheins. Genau. Das sind eigentlich 12 Scheine. Also macht keinen Unterschied, ob du 12 Scheine kaufst oder einen Schein mit 12 Blöcken. Ich kann 12 Mal einen Schein abgeben mit nur einem Feld ausgefüllt oder ich gebe einen Schein ab mit 12 Feldern. Sag ich doch. Genau. Und das ist genauso teuer oder gibt es da eine Falle? Da gibt es natürlich eine Falle. Ja, siehst du. Billiger ist natürlich, wenn du einen Schein mit mehreren Blöcken nimmst. Ne? Ja. Und ja, René, unser Mathe-Genie, die entscheidende Frage, 12. Wie viele Kugeln sind im Los, in der Trommel? Das ist doch ganz einfach. Ja. Also passt ja nur einstellig rauf. Deswegen müssen es 9 sein. Nein. Wie heißt das Spiel? 100. Das Spiel heißt 6 aus 49. Genau. 49. Ja. Also sind es 49 Kugeln. Ist eine 0 dabei? Nein. Weil dann gewinnt nämlich die Bank. Genau. Die Bank gewinnt so oder so. Wie beim Roulette. Genau. Ach, das wäre natürlich auch eine Farbe einführen. Was ich früher gemacht habe, ich habe viel OZ gespielt. Das OZ war ja auch von Lotto, ne, offiziell, die Sportwetten. Aber warte mal, ganz kurz beim Lotto bleiben, bevor wir zu OZ wechseln. Marc, letzte Frage zum Thema Lotto. Ja. Nehmen wir an, du hättest nur einen Schein. Würdest du mir deine Lottozahlen sagen und fändest du es scheiße, wenn ich dieselben nehme? Also wie ich kann die Empfindung halt jetzt selber nicht. Ich kann die Empfindung auch gerade nicht. Ich versuche gerade wieder runterzukommen. Fändest du es blöd, wenn ich dieselben? Töten. Also nee, würde man es blöd finden, wenn jemand, also ich würde man blöd finden, ja. Klar, sicher. Das heißt, deine Lottozahlen sind ein gut gehütetes Geheimnis? Ja, ganz so weit würde ich nicht gehen, aber im Prinzip hast du recht, ja. Ich möchte nicht, dass irgendjemand meine Lottozahlen erfährt, weil ich nicht möchte, dass irgendjemand genau diese Zahlen tippt, weil wenn er das täte, dann würden wir teilen müssen. Und wer teilt schon gern? Ihr seid richtig cool, weil, als ich euch gerade zugehört habe, habe ich genau die Filmidee entdeckt. Filmidee? Genau die Situation. Zwei Freunde, der eine spielt Lotto und der andere fragt, also jetzt. Wir sind Lotto-Gegner. Genau, angenommen. Und der René fragt, ob du ihm seine Zahlen verrätst. Und du sagst, hey, du bist mein bester Kumpel. Mach ich natürlich, aber du gibst ihm andere Zahlen. Und dann passiert's. Genau so. Die du ihm einfach nur zufällig gegeben hast. Wird das jetzt eine Folge vom Tatort oder vom Traumschiff? Was passiert dann? Das ist sehr gut. Ich habe notiert, Skript steht. Ja, Skript steht. Schön gepitcht hier. Okay, damit können wir schon mal sagen, das ist die erste Podcast-Folge, die nicht rauskommen wird. Ja, ne, da wird viel rausgepiept. Leute, ist doch eine coole Idee, oder? Apropos Podcast und Folge und rauskommen. Wenn wir weiter so quatschen, wird die Folge nie rauskommen. Ich weiß, wir erscheinen diesmal ein bisschen später, aber wir haben schon so viel aufgenommen. Was, wir erscheinen früher? Früher. Ja, wir haben früher aufgenommen. Wir erscheinen so wie immer, aber wir haben früher aufgenommen. Haben wir früher aufgenommen? Also es erscheint alle 14 Tage, aber wir haben jetzt sehr früh aufgenommen, wegen Termin etc. Also, achso, das heißt, kommt gar nicht am Montag raus? Worauf ich hinaus will, ist, wir haben schon fast anderthalb Stunden auf der Uhr. Das siehst du? Ja, na sicher. Und deswegen ist da eine Uhr. Okay. Da guckt man rauf und dann weiß man, wie spät es ist. Ganz ehrlich, blau auf rot auf blau ist ein bisschen eine beschissene Farbwahl. Naja, wie war das mit der Brille? Ja. Okay, aber OZ. Wir müssen zum Ende kommen. Nee, wir wollen jetzt ganz kurz noch OZ hören. Ihr wollt noch OZ. Nur noch mal erwähnen. Okay, macht ihr OZ? Was ist OZ? Genau, Kuchen. Du hast ja den Muffin verdient. Kommt ja, hast du dir verdient, genau. Schmatz noch mal ins Mikro. Wenn du schon nicht im Lotto gewinnst, dann hast du wenigstens diesen Muffin verdient. Ich halte hier die Plastik fest. Sag mal eine Zahl so zwischen 1 und 10. Sag ich nicht, sonst nimmst du dieselbe Zahl. Genau, das ist nämlich eine Falle. Siehst du, super, hast gewonnen. Genau diese Zahl wäre es nämlich gewesen. Die habe ich mir gerade gedacht. Gönn dir, Marc. Siehst du, Jugendwort des Jahres haben wir auch nicht geschafft, aber wir können es ja nennen, ne? Wie war es nochmal? Haben wir doch vorher. Ja, stimmt. Ich wette, du schaffst den nicht in einem Stück, den Muffin. Okay, nee, was bist du bereit zu werden? Challenge. Nee, ich möchte nicht, dass wir einen Arzt holen müssen, also von daher ist ganz entspannt. Und Stefan erzählt ein bisschen was zu OZ. Nein, ich wollte nur noch erwähnen, genau. Ich habe das Wort schon gehört, aber ich weiß nicht, was das OZ? Nein, das war mal die Sportwette. Mhm. Die konnte man offiziell über Lotto auch spielen. Die hat man aber rausgelöst und OZ ist jetzt mittlerweile ein eigener Wettanbieter. Stefan? Dankeschön. Ein eigener Wettanbieter, was ich weniger gut finde, aber die sind da quasi auf gleicher Stufe wie Bwin, was gibt's noch? Bet365 und wie sie alle heißen, Bet at Home. Sportwetten halt, ne? Und ich bin dann halt statt Lotto eher der Sportwettentyp, was auch sehr spannend ist. Das ist mir zu kompliziert, weil du auf so viel wetten kannst. Genau, aber wenn man sich auf seine Basics besinnt, dann ist das auch vollkommen okay. Und solange, ihr wisst, ich habe wunderbare Erfahrungen mit Pferdewetten gemacht. Stimmt. In Mariendorf war das. Ja, Trabrennbahn Mariendorf. Ja, sehr schön. Während Marc noch isst und René ein paar Krümel, der kriegt anscheinend zu Hause nichts zu essen. Der nimmt ist ja niemand da. Ja, eine Woche Diät, oder? Ja. Keiner, der backt. Ja, keiner, der backt. Da habe ich gleich einen passenden Witz. Ich war bei Lidl gewesen. Ja. Und da gab es kostenloses Sandwich. Kostenloses Sandwich? Das glaube ich nicht. Du hast einfach geklaut, du Schwein. Kostenlosen Schinken. Ja. Und den Käse haben sie auch nochmal 50 Cent abgezogen. Aha. Und das lecker Sandwich mit Käse und Schinken auf den Lidls Nacken. Mhm. Wow, was für eine Sprache. Mit dieser bekannten App, die ich glaube, sogar vors Gericht geschafft hat. Ja. Haben sie gewonnen? Die Lidl Plus App? Also ich kann mich jetzt gerade nicht dran erinnern, ob das jetzt gut oder schlecht ist. Aktueller Fall, vielleicht ist noch kein Ergebnis. Also ich habe die App heute benutzt. Du musst mal gucken, da ist so ein kleiner Kasten, da steht, wie viel du gespart hast. Hm. Kannst du mal sagen, was die kosten, die Muffin, weil die sind wirklich gut. Ja, das will ich gerade machen. 2,49 Euro würde ich sagen. Die haben sie ja auch gekauft. 1,89 Euro. Oh, ich schnäppel schon. Top, ey. Wirklich super. Also die sind... Jetzt rechne bitte aus, wie viel hat ein Muffin gekostet? Durch 4. Oh Gott, jetzt wird es schwer. Passt gar nicht. Nee, du hast mit Visa-Karte bezahlt. Das ist ein gutes Neugeräusch, Anni. Weißt du was? Datenschutz, René. Naja, du hast aber einen PIN eingegeben, der steht nämlich auch mit drauf. Nee, gar nicht viel. Ja, so, schön. Und jetzt lese ich noch die Zutaten vor. Mach bitte nicht, das dauert zu lange. Ja, absolut. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Zutat Nummer 1, und damit ist man auf der sicheren Seite. Zucker. Ja. Zutat Nummer 1, Zucker. Wunderbar. Da stehen im Leben noch nicht die ganzen Zutaten drauf. Ja, selbstverständlich, ist ja Pflicht. Ach, da stehen noch nicht alle Zutaten, dann könntest du den ja nachbacken und dann machst du einen eigenen Lidl auf. So. Ja, genau so ist es. Gut. René hat seine Lesebrille aufgesetzt und das Buch aufgeschlagen. Das Fips Ass muss ein Buch. Wir krönen die heutige Show mit dem Witzbattle. Und wie immer fängt Marc an, der gerade noch schnell sein Handy einstellt. Darf ich dich zum Essen einladen heute? Gegen 6? Nee, einfach so. Genau das habe ich nämlich neulich auch bei Instagram wieder gehört. Okay, das ist gut. Ja. Da sitzen, also Fips Asmussen, ja? Ja, geil. Da sitzen zwei Doofe in der Zelle, sagt der eine, ich hatte heute Nacht einen wunderschönen Traum. Die Tür ging auf, die Sonne schien rein, ich bin mit dem Fahrrad ins Grüne gefahren. Da sagt der andere, sowas nennst du einen schönen Traum? Hier ging heute Nacht die Tür auf, rein kam Verona Feldbusch, splitternackt. Warum hast du mich nicht geweckt? Konnte ich doch nicht. Du warst doch mit dem Fahrrad unterwegs. Hm. Sehr gut. Seltsamer Humor, muss ich ganz ehrlich sagen. Kann euch beruhigen, heute keine KI-Witze. Heute etwas bessere Witze. Und das mal ohne Wertung. Was fängt mit Y an und kann beißen? Was fängt mit Y an und kann beißen? Keine Ahnung. Yvonnes Hund. Okay. Mama, wolltest du eigentlich lieber ein Junge oder ein Mädchen? Eigentlich wollte ich mir nur die Schuhe zu binden. Ja. Kommt immer wieder gut. Der Einäscherer vom Krematorium ruft seinen Chef an und sagt, Chef, ich soll doch diesen Lilliputaner verbrennen. Ich habe schon das kleinste Ross genommen, der fällt immer wieder durch, sagt der Chef. Bringen Sie ihn rüber, dann rauche ich ihn in der Pfeife. Also, der das muss. Also, ganz ehrlich. Eieiei. Ich hab wirklich krampfhaft nach einem Jahr gesucht von diesem Buch, weil ich glaube, es muss irgendwann im 19. Jahrhundert, also es ist nicht in aus den 2000ern. War das ganz groß. Es ist ein Witz, muss man einfach sagen. Ja. Früher haben wir natürlich darüber gelacht. Der ist zeitlos scheiße. Genau. Hungrig einkaufen. Ist genauso wie besoffen flirten. Am Ende gehst du mit Sachen nach Hause, die du gar nicht wolltest. Ja. Ah, okay. Es ist mir scheißegal, wer dein Vater ist. Solange ich hier am Angeln bin, läuft hier keiner übers Wasser. Ja. Okay, wir sind nochmal bei Fips. Was sagt eine Frau nach dem dritten Orgasmus? Danke, Fips. Oh, sehr gut. Okay, ja, du sehr Humor. Mein Kumpel, der war mal Mitglied bei den Wandervögeln e.V. Ja, aber am Ende, also nee, er hat sich eigentlich direkt wieder abgemeldet, muss man sagen, weil die wollten wirklich nur wandern. Genau. Entschuldigen Sie, warten Sie hier auf den Bus? Nein, das H auf dem Schild steht für Helikopter. Sagt der Kunde zum Autoverkäufer, am liebsten hätte ich einen Wagen, der so läuft, wie Sie reden. Da ist was dran. Der ist aber ganz schön deep. Der hat ganz schöne ich dachte, Spannung. Da kommt noch was, aber war schon zu Ende. Ja, haben wir verstanden? Ein Wagen, der so läuft, wie ein Autoverkäufer, ist doch nur am Klappern. Na klar. Ganz okay. Nicht. Hast du ein Auto geschenkt bekommen, im Lotto gewonnen wahrscheinlich. So, ganz wichtig, heiratetes Pärchen und er zu ihr, natürlich musst du für mich kochen. Aber warum das denn? Naja, laut Genfer Vertrag steht jedem Gefangenen eine warme Mahlzeit am Tag zu. Den habe ich auch rausgesucht. Wirklich? Ja. Aber ich war zuerst dran. Exakt, den hätte ich auch rausgesucht, aber ich habe noch einen anderen. Achso, ich dachte, du erzählst jetzt nochmal denselben trotzdem. Du bist ja dann stur. Nein, bin ich nicht. Ich bin kein Proktologe. Ja. aber ich erkenne ein Arschloch, wenn ich eins sehe. Oh, mhm. Das ist gut. Die neue Gesundheitsreform hat es in sich. Ich habe neulich meinen Hausarzt angerufen und sag: Herr Doktor, ich habe wahnsinnige Kopfschmerzen. Fragt er, privat oder Kasse? Privat. Gut, dann hole ich sie ab. Sehr gut, sehr gut. Ja, ich habe keinen mehr, reicht ja auch. Ja, jo, absolut. Dann sage ich den letzten hier, durch die modernen Schlüssellöcher ist die Aufklärung unserer Jugend stark gefährdet. Ja, den haben wir schon dran. Gut, seht ihr? Dann haben wir den nochmal gefestigt. Ja. Tja. Sehr gut. Also Philips Asmussen geht immer und die nächsten Folgen bringst du das Buch bitte wieder. Kann ich welche liegen lassen eigentlich? Oder? Nee, ich suche demnächst wieder raus. Nee, kannst du gerne hier lassen. Dann haben wir Unterhaltung. Das ist so, als ob ich mein Mikrofon hier lassen würde und mein naja, ich werde hier mal, da ist ja noch ein Platz frei, da kann man das reinlegen. Nee. Na gut. Datenschutz. So ist das. Ja, sehr schön. Gibt es denn noch eine Weisheit von euch? Nein. Heute wir nicht? Schulz. Ich habe eigentlich die Sonne wandert schnell, draußen ist schon dunkel. Ja. Ja, gut. Also dann keine Weisheit dieses Mal. Dann, glaube ich, sind wir schon am Ende. Das war doch mal wieder Razzi-Fazzi. Tschüss und noch eine schöne Restwoche. So schnell. Ja. Dann ja, bis in dann zwei bis Wochen. In zwei Wochen. Wir sehen uns wieder. Ciao. Tschüss. Und hier sind die Outtakes. Ich habe das Gefühl, ich bin ja ein bisschen leise. Aber du hast ja den Ausschlag im Überblick. Ja, aber siehst du, wenn ich ein bisschen lauter rede, eben, dann Das ist meine Erfahrung, die ich mittlerweile gemacht habe, dass du dazu neigst, im Gespräch lauter zu sprechen als im Vorgespräch. Ja, weil man sich auch manchmal aufregt. Das ist auch KI. Ja. Ist ja nur ein Muffin. Kaffeekränzchen. Njom, njom, njom, njom. Vielen Dank. Erst essen und dann Podcast oder im Podcast? Genau, wir machen eine Kaffeepause im Podcast. Ihr könnt jetzt kurz euch was zu trinken holen. Wir sind 5 Minuten ruhig. Nein, wir machen ein kleines Kaffeekränzchen im Podcast. Im Podcast, okay. Oh, eine rauchen tue ich auch noch. Am Arsch. Er hat seine Podcast-Brille aufgesetzt. So. Das war ja ein schnelles Ende. Viele Hände, schnelles Ende. Ja. Ende ist immer schnell. Weißt du, wie sich das anhört? Als ja. Wenn du viele ein schnelles Ende. Kann man auf doppeldeutig. Also im Artemis funktioniert das übrigens auch ganz gut, der Spruch. Ja. Okay. Genau, ist wahrscheinlich gleich. Ach nee, Artemis heißt das ja. Ich spreche es mal falsch aus. Ja. Wenn ich da vorbeifahre, geht es immer so schnell, dass ich den Namen nur so im Deswegen Augen genese. Deswegen winken sie dir immer, ne, wenn du vorbeifährst. Hm, schon klar. Hm. So, Aufsager, Jungs. Ja, okay. Musik und yes. Passt. Und das war gut. Gut. Bitte die Aufnahme stoppen.